It's me, Mario! So, wir spielen Diablo 3 und haben uns irgendwie entschieden, ganz spontan mal was mitzuschneiden. Ja. Und haben uns überlegt, beim Zocken aber ein bisschen drauf loszuquasseln und einfach mal wieder ein bisschen Zockhard-Content zu produzieren. Joa, herzlich willkommen bei Zockhard. Ja. Wir sind zu zweit tatsächlich heute mal. Ganz wieder. Genau. Ich glaube, wir müssen ein bisschen leiser machen. Ja, ich mach gerade mal ein bisschen leiser. So ist ja, glaube ich, angenehm. Paddy kann leider heute nicht. Dann trinken wir Bier und zocken. So ist es. Prost. Prost. Alkoholfreies Bier trinken natürlich, wir tatsächlich. Ja. Ist auch wahr. Schmeckt aber auch gut, gerade bei dem Wetter. Ja. Ist nämlich lecker warm draußen. Genauso lecker warm, wie es in der Hölle ist bei Diablo 3. Ja. Jeschke, du bist ein fanatischer fast schon Blizzard und auch Warcraft-Fan, ja. Ja. Ne? Blizzard, ja, Warcraft auch. Diablo habe ich auch lange gespielt. Oder Diablo meine ich auch. Ich wollte auch Diablo sagen, ja. Aber Warcraft habe ich auch sehr lange gespielt. Ja. Ja, also, Blizzard ist schon so mein Lieblingsentwickler. Entwickler, ja. Doch, eigentlich schon. Ich wüsste jetzt auch kein Spiel, was ich so auf Anhieb, was ich nicht mochte von Blizzard. Sag mal kurz, wo wir jetzt gerade hier bei Diablo 3 sind, wie oft hast du da durchgespielt? Warte, ich habe mir die Originalversion für PC gekauft, ganz am Anfang, wo diese Diskussion mit dem Echtgeld-Auktionshaus gab, wo keine passenden Items gedroppt sind, wo er der total zerrissen wurde, hatte ich für PC. Da habe ich mir gedacht, ach komm, um PC hast du Bock, setz dich mal auf die Couch, habe ich mir für die PlayStation 3 gekauft. Dann kam mir irgendwann das Add-on Reaper of Souls für den PC, habe ich mir Reaper of Souls gekauft, in der Collector's Edition für den PC. Mhm. Dann kam gut, ich glaube, 6-7 Monate später das für die PS4 raus. Da habe ich mir das nochmal für die PS4 gekauft. Sprich, ich habe 4 Versionen. Also die Standardversion für den PC, Standardversion für die PS3, das Add-on für den PC und das Add-on für die PS4. Und ich glaube, in den 4 Games gefühlt, ja, ich sag mal, grob geschätzt 300 Stunden. Okay, das ist wirklich wahnsinnig viel. Ja, nee. Also ich meine, eigentlich nicht verglichen eigentlich mit ganz nicht, vielen ja. anderen Spielen, ja, ja, aber also für meine Verhältnisse, ich bin immer froh, ich gucke immer irgendwie bei How Long to Beat so, ja. Wenn ich mir Spiele kaufe, wie lange brauche ich denn dafür? 9 Stunden, ja, das fasst du mal an. Das findest du gut, das kriegst du höchstwahrscheinlich in den nächsten 2 Monaten durch, wenn du Glück hast. Ja, ja. Ich habe nicht so viel Zeit zum Zocken und deswegen, und ich habe viel zu viele Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Und deswegen ist es immer für mich ganz nett, wenn ich weiß, ich habe so kleine Post-its, ich weiß nicht, siehst du ja, da unten ja, bei Remember ja. Me, 9,5 Stunden, hier in meinem Regal habe ich diverse Post-its irgendwie an Spielen, die ich demnächst mal machen wollte, ja. Irgendwie Condemned 7 Stunden, Heavenly Sword 7 Stunden, das sind alles so kleine Titel, oder Azura's Wrath auch 7 Stunden, wo ich dann denke, oh ja, cool, das kannst du eigentlich mal irgendwann mal angehen. Und da ist natürlich so ein Diablo mit ja einer Durchspielzeit, was würdest du schätzen, wenn du jetzt einfach mal nur die Story durchgrindest? Ja, wenn du nur die Story durchspielst, wenn wir jetzt gleich anfangen, wir spielen auf normal am Anfang, wir haben ja hier keine Charaktere, also wir fangen beide von null an gleich, würde ich sagen 6-7 Stunden, dann bist du mit der Story einmal durch, dann bist du aber noch nicht auf Maximallevel und hast eigentlich vom Spiel noch nichts gesehen, nur du hast halt jeden Boss einmal gelegt. Okay. Eigentlich ist das ja, die Story ist fast nebensächlich. Du spielst das Spiel eigentlich, um geiles Equipment zu bekommen und irgendwann so stark zu sein, dass er alles mit 1-2 Schlägen wegbratzt. Ja, das ist ja im Prinzip auch der, da haben wir uns gerade drüber unterhalten, was das für ein Genre ja, ja, ist. Genau. Action, Rollenspiel, haben wir mal nachgelesen. Ja, genau. Ich hätte jetzt eigentlich eher sowas wie Dungeon Crawler gesagt und vergleiche das vom Spielgefühl her halt so mit Sachen wie auch Dragon's Crown oder Baldur's Gate, hier die Dark Alliance Geschichten oder halt Champions of Norrath. Oder auch selbst so Sachen wie Castle Crashers, finde ich eigentlich, ist es ein ähnliches Spielgefühl. Halt rumrennen, slashen, aufstufen. Ja, genau. Ja gut, du hast hier ein paar mehr Fähigkeiten. Du hast ein, ja, wobei, also du hast ein Skill-Tree, wobei aber viele, die Diablo 2 gespielt haben, ja eigentlich halt nur belächeln konnte in Skilltree hier. Wirst du gleich sehen, ist halt nicht mehr so. Ist nicht mehr so ausgeprägt. Nee. Und bei Diablo 2 verskillst du dich, ist dein Charakter ja quasi im Arsch gewesen. Du konntest ja relativ wenig irgendwie zurückgängig machen. Und hier kannst du halt, ja, zwischen den Kämpfen kannst deine Skillung ändern. Mhm. Also hier ist man schon relativ frei in den Auswahlmöglichkeiten. Okay. Du hast es ja noch gar nicht gespielt. Nee, gar nicht. Okay. Kein Stück. Ich habe, glaube ich, um genau zu sein, habe ich, glaube ich, mal die Demo gespielt. Aber als es rauskam, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und irgendwann letztens hatte ich irgendwie so einen Spleen und habe gedacht, kauf dir mal wieder so ein paar Spiele nach, die du noch nicht irgendwie hast. Habe, glaube ich, bei Rebuy mal so ein bisschen gesurft und da ist mir Diablo 3 für ein paar Mark in die Hände gefallen. Und da habe ich irgendwie Bock drauf gekriegt. Und das hatte ich, glaube ich, noch bei Instagram gepostet. Und du so, boah, geil, lass mal demnächst Diablo spielen. Ja, das ist auch schon 5 Monate her. Oh, schon ewig. Ja, ich glaube, ist wirklich so. Ich glaube, Anfang des Jahres, hast du recht. Und ich kann dazu sagen, ich bin jetzt nicht so fanatischer Blizzard-Fan. Ich habe zum Beispiel auch nie World of Warcraft gespielt, weil ich keine MMORPGs mag. Ja. Aber ich habe halt früher auf jeden Fall Diablo 1 und richtig hart Diablo 2 gesuchtet. Mhm. Und ich habe auch StarCraft gespielt und Warcraft. Warcraft 2 war, glaube ich, in meiner Schulzeit extrem beliebt, StarCraft auch. In Warcraft 2, da habe ich den Editor irgendwie auch exzessiv benutzt, fand ich richtig geil. Und aber Diablo 2 war auf jeden Fall das Spiel, wo ich am meisten Zeit von den Blizzard Games rein investiert habe, dicht gefolgt von Warcraft 2, würde ich sagen. Diablo 2 kam raus, das weiß ich noch ganz genau, da waren Sommerferien und ich habe das echt so am ersten Tag der Sommerferien quasi gekriegt. Dann bin ich morgens aufgestanden in den Ferien, ich habe Diablo gespielt, dann bin ich ins Bett gegangen und das habe ich dann so 2 Wochen lang am Stück gemacht, bis ich das durch hatte. Ja, geil. Ja, ja, das sind so alle Blizzard-Spiele eigentlich bei mir fast. Nerd-Sommerferien. Ja, wobei, also jetzt geht das ja auch nicht mehr so, aber früher, ich habe ja, WoW kam raus 2006 im... Ich muss mal gerade knistern, ich muss unbedingt Schokolade essen. 2006 im März, glaube ich. Februar, März oder sowas in Deutschland. Und ich glaube, ab dem Tag habe ich 5 Jahre exzessiv WoW gespielt. Also wirklich exzessiv. Ich glaube, auf dem ich habe jetzt tatsächlich nochmal reaktiviert vor dem neuen Add-on, einfach nochmal ein bisschen zu gucken. Ich werde das Add-on wahrscheinlich auch kaufen und mal ein bisschen anstellen, aber nicht mehr so wie früher. Ich habe auf meinem Hauptcharakter, den ich seit 2006 lang gespielt habe, 200 Tage Spielzeit. Also 200... echte Tage spielen. Ja, ja. Ne? Keine Ingame-Tage. Da braucht man gar nicht mehr in Stunden zählen, genau, da zählt man in Tagen. Die zeigen, wenn man /plate eingibt im Chatfenster, zeigen die aktuelle Spielzeit gerade an. Also auf dem Charakter 200 Tage um den Dreh. Und dann kommen ja noch diverse andere Charaktere, die dann irgendwie so mit 10, 15 Tagen oder so, die man mal so nebenbei gespielt hat, wenn man nichts zu tun hatte. Ja, das Wahnsinn. Ist schon krass, ne? Also so ein. Das ist schon, wenn man sich das mal so überlegt, dass ich einfach 200 Tage meines Lebens einfach vor dem Rechner saß und das eine Spiel gespielt habe. Ich hätte wahrscheinlich 2 Regale von deinen Regalen hier durchspielen können in 200 Tagen Spielzeit. Ja, wie gesagt, ne, gerade die ganzen Spiele, die ich hier mit meinen Post-its versehen habe, 7 Stunden, 10 Stunden, das sind fast 5000 Stunden, die du da investiert hast. Ja, genau. Ja. Da kann man schon ungefähr alles spielen, was ich besitze. Allerdings. Und das ist ja nicht gerade wenig, ne? Wahnsinn. Aber, ja, weil viele auch immer gesagt haben, ja, du spielst dann 8 Stunden am Tag da Videospiel. Man hat ja im Endeffekt auch, wenn man in der Gilde war, man war irgendwie im Teamspeak und so, man hat sich auch ganz viel über irgendwelche Sachen unterhalten, das Spiel lief nur so nebenbei. Ja. Hat ja irgendwie ein paar Sachen gemacht und man hat, sind ja auch Freundschaften aus entstanden aus, mit den ganzen Leuten. Ne? Klar, wenn du das richtig anstellst. Ja. Und nicht irgendwie komplett versumpfst. Solche das Geschichten ist, hört man ja auch ab und zu. Ja, also das war ja auch zu meiner Schulzeit. Ich habe das Abitur ganz normal gemacht, nebenher halt gezockt. Man hat halt dann nicht viel anderes gemacht. Ne? Ich war halt auch so mit Kollegen dann auch weg am Wochenende oder so. Aber in der Woche habe ich halt irgendwie nach Hause gekommen, habe irgendwie gegessen, habe mich mit den Leuten dann im Teamspeak getroffen und haben dann halt WoW gespielt bis abends. Ne? Ja. Oder vielmehr bis nachts irgendwann kurz pennen gegangen wieder zur Schule. Aber... Ja klar, mein Gott, in der Schulzeit ging das auch. Ne? Du kommst nach Hause, machst gegebenenfalls deine Hausaufgaben, dann kannst du halt zocken den Rest des Abends. Ne? Könnte ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ja klar. Ich habe, also warum ich auch auf so viele Diablo-Stunden gekommen bin, ich hatte ja zu der Zeit auch noch Schichtarbeit und wenn ich halt von Mittagsschicht nach Hause gekommen bin, Yvonne ist dann irgendwie pennen gegangen, weil sie Frühschicht hatte. Ja, dann hatte ich halt Mittagsschicht, konnte bis 12 Uhr am nächsten Tag pennen, dann habe ich halt bis 3 Uhr irgendwie was gespielt. Ja. Dann war ich aber auch von der Arbeit so ein bisschen kaputt, hab mir ein Bierchen vielleicht aufgebaut und hab Diablo angeschmissen, weil du saßt da, hast ein bisschen Musik gehört und konntest einfach durchlaufen, hast ein paar Knöpfe gedrückt und hattest immer irgendwie aber auch einen Fortschritt. Ja. Mh. Du hast immer mal wieder irgendeine neue Waffe, ein neues Rüstungsteil gefunden, was besser war. Und du musstest aber auch nicht viel nachdenken. Du hast halt ein bisschen cool Mucke gehört, bist dann so rumgelaufen, ein bisschen rumgemetzelt oder ging dann irgendwann. Ja, und so läppern sich so die Stunden. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich auch einfach es macht wahrscheinlich so diesen Suchtfaktor bei so einem Spiel wie Diablo oder bei so diesen anderen Dungeon-Crawlern, sag ich mal, jetzt so aus, weil du da relativ easy einfach halt so ein bisschen vor dich hinzockst und trotzdem halt immer mal wieder so, ey, ja, cool, ich habe gerade einen neuen Rüstungsgegenstand gefunden, ja, oder irgendwas anderes Cooles und oder ich habe jetzt irgendwie ein neues Level erreicht, kann endlich, ja, den Skill aufleveln, den ich gerne erweitern möchte. Ja. Und ich glaube schon, dass es relativ clever, so wie es ist, gemacht wurde, weil es ja, einfach gut funktioniert. Ja, ja, genau. Das war ja bei Diablo 2 nicht anders eigentlich. Ja. Du bist ja dann am Ende auch, hast du auch nur noch Ballruns gemacht, um irgendwie das beste Equipment zu bekommen. Ja. Du hast ja dann auch nicht mehr die komplette Story zum fünften Ballruns. Ja. Ein Ballrun ist was? Du machst, du spielst es durch, damit du Sachen kaufen kannst? Nee, Ball. Das war so ein Boss in der Erweiterung. Also. Und das war dann so ein Spiel, ich glaube, das war der letzte Akt. Ich bin mir da auch nicht mehr, ich hatte auch schon ewig nicht mehr gespielt, Diablo 2. Du hast dann diesen Run gemacht, da gab es dann irgendwie das beste Equipment bei dem Boss am Ende und dann hast du immer nur noch den. Ach so. Getötet, um das beste Equipment halt zu bekommen. Je stärker du willst, desto schneller ging's. Genau, auch, ja, ne? Ja, ja, ja, ja. Ja, so, okay, ist das ja dann im Nachhinein hier dann bei Diablo 3 irgendwann auch gewesen. Da kamen ja etliche Updates und Verbesserungen und Neuerungen, dann gab es irgendwann diese Set-Portale und Portale, wo man rein konnte, da waren dann nur noch Mobs und dann ging's schneller und dann gab es am Ende einen Boss, der immer sich, immer ein anderer Boss, dann gab es dann andere Loot und so. Aber sehen wir nachher wahrscheinlich alles so. Mhm. Apropos, loslegen wollen wir ja auch irgendwie. Wir können, genau, ja auch beim, ja, Quasseln zocken. Ich bin ja immer, bei diesen Crawlern bin ich ja immer Freund von den stumpfesten Knüppelcharakteren. Und wenn es einen Barbaren gibt, dann bin ich immer der Barbar. Ja, das ist gut. Ich finde auch prinzipiell immer alle anderen Klassen irgendwie spannend. Also ein Mönch irgendwie ist zum Beispiel auch komplett Nahkampf. Mhm. Der Demon Hunter ist halt ein Jäger, ne? Ja. Witch Doctor erklärt es ja auch von selber, der beschwört halt viel. Ist eher so im Hintergrund und. So wie so ein Necromancer früher? Genau, ja. Und Wizard ist halt der klassische Zauberer, ne? Klar. Mit Feuerzauber, Eiszauber, Arkan und so diversen Sachen halt. Mhm. Ja, ich bleib beim Barbar, weil das einfach, ja, immer meine Wahl ist. Keine da, ich, da bin Wahl, ich super, ja, stumpf. Jetzt kann ich hier Accept und Hardcore machen. Hardcore ist wahrscheinlich der schwierigste Grad, oder? Nee, was? Hardcore ist dieser spezielle Spielmodi. Du, ach, hast ein Leben, wenn du stirbst. Wenn du stirbst, verlierst du all deine Sachen, dein Charakter ist tot. Hatte ich dir aber irgendwann, yo, mal geschickt, wo meiner kurz vor Level 70 irgendwie gestorben ist. Und ich brauchte das für die Platin-Trophäe. Für die Platin-Trophäe, ne? Ja, kann ich dann nochmal von neu anfangen. Oh, und hast es aber trotzdem geschafft. Ja, ja, Platin, oh, habe ich geholt. Ja. Okay, ich nehme den Barbar. Ja. Kann jetzt einen Namen eingeben. Moment. Wir gehen nochmal Großbuchstaben. R, ich hasse das, ich, ne? Dass die. R hat. Ja, zwei, okay. Ja. Strillor. Steht da so. Mhm. Alles klar. Ich bin Strillor, der Barbar. Dann accepte mal. Da schon? Ist okay. Schon Creating Hero, okay, irgendwie steht da. So, und jetzt kannst du Start drücken, damit du einen reinfliegst, oder was? Ist das richtig? Soll ich mal ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie an einer PlayStation zu zweit gespielt, ne? Ja, dann lass das doch mal machen. Jetzt muss ich noch Select Local User to Play. Achso, du brauchst natürlich einen Account. Ja, dann nimm dir den Satan-Account. Okay. Ja. Was passt auf. Oh nein, warte. No. Ach, du, ach so, hast, ich, ja, hab die, ja, japanische PlayStation, du musst Kreis drücken. Ja, ja. Ja, du musst, okay, Kreis drücken. Okay, dann nehme ich. Da du einen Nahkämpfer hast, nehme ich dann einen Fernkämpfer. Dann ergänzen wir uns natürlich sehr, mhm, gut. Logo. Und nimm einen Demon Hunter. Jetzt habe ich. Jetzt hast du, glaube ich, X, Mann, gedrückt, ja? Ey. Immer schön Kreis drücken. Okay, ich möchte aber. Doch, ich möchte einen weiblichen Demon Hunter spielen. Die sehen irgendwie eleganter aus, kann, allerdings, ja. Der Mann, der sieht irgendwie so plump aus. Ja, ne? Stimmt. Bei den Demon Hunter. Der sieht aus wie so ein. Wie so, eine, wie so ein Blade, so ein, ja, schlechter Blade. Bei den Barbar sieht aber die Frau auch einfach doof aus. Sie sieht aus wie, kennst du von Futurama, wo, ja, die auf dem Planeten, genau, sind? Ja, genau, die habe ich auch gerade gedacht. Death by Snoo Snoo. Snoo Snoo, genau. Ja. So, ich finde, so sehen die ein bisschen aus, ne? Ja, ja, genau, stimmt. Ja, wie ja. So eine Amazone halt. Genau, aber eine ja, Amazone ja. Ist halt auch ein weiblicher Barbar, sozusagen. Ja, also es eigentlich macht das schon Sinn, dass die so aussieht. Ich möchte keine Frau spielen, die kräftiger ist als wir beide zusammen. Das stimmt. Ich will lieber einen Mann spielen, der, sie aus, der so aussieht wie so kräftig wie wir beide zusammen. Ja, ja, genau. Ja. Okay, accepted. Ich nenne den natürlich... Ah, das ist natürlich jetzt... Jetzt habe ich ja einen weiblichen gerade, da kann ich ja gar nicht meinen Namen benutzen. Taurana? Ja. Du kannst auch Tauranerin machen. Boah, das ist aber sehr... Ja, Tauranerin. Oder? Oh. Erstmal dran gewinnen. Oder Taurana, aber mit A am Ende. Alle Namen, die mit A enden, ist ja auch eher weiblich, ne? Gibt ja nicht so viele männliche Namen, die mit A enden. Taurana. Ja, komm. Taurana. Das ist einfach nicht so. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also ich habe natürlich auch noch nie zu zweit gespielt an einer Konsole. Das soll aber echt gut sein. Aber das ist doch, also da gibt es ja gar keinen großen Unterschied, oder? Also nee, nee. Du bist nee. Ja, ist ja kein Splitscreen, ne? Nein, nein, nein. Wollte ich dir vorhin schon sagen, vor der Aufnahme noch, ist mir noch nicht mehr eingefallen. Jetzt, wo wir nämlich gerade zu zweit spielen. Ich habe mir am Samstag, wo ich bei euch war, danach auch noch in der Stadt und habe mir ein Turtles-Spiel geholt, ne? Ah ja, jo. Ich kaufe mir ein Spiel mit Turtles. 4 Turtles. Und man kann es alleine spielen zu Hause. Nee, nur ist online, Online-Koop. Ah. Was soll so eine Scheiße? Also ganz ehrlich. Vor allen Dingen, das ist doch so ein klassisches Slasher-Game. Das bietet sich doch an, zu viert. 4 Turtles, 4 Leute, eine Konsole. Ja, sicher, super geil. Du triffst dich mit deinen 3 besten alten Kumpels irgendwie und jeder liebt die Turtles, weil jeder damit aufgewachsen ist. Kannst du wieder nur online spielen und kannst ja von so 12-Jährigen anschreien lassen, weil das Spiel gerade erst gekauft ist und du nicht alles kannst. Ich bin zweimal einfach aus so einer Lobby rausgeschmissen worden, weil da kann man irgendwie auch so aufleveln und ich hatte dann halt Level 5 oder so, weil ich dann halt erst an den Tag gekauft habe. Dann wurde ich zweimal aus so Lobbys rausgeschmissen, weil ich Level 5 war. Was soll das? Verstehe ich nicht, diese Logik. Und warum kein Couch-Coop? Das ist einfach... Ja, das ist unverständlich. Das verstehe ich auch nicht. Also ich meine, ich habe auch irgendwie... man muss ja dazu sagen, es geht jetzt um das Turtles-Spiel von Platinum. Ja, Mutants in Manhattan. Genau, und ich bin ja großer Platinum-Verehrer. Und deswegen werde ich mir das Turtles-Spiel auch noch kaufen. Habe aber durchwachsenes davon gehört. Habe auch gehört... dass das irgendwie von so einem Subsidiary gemacht wurde, also von so einer Unterfirma, die zu Platinum gehört und unter dem Namen Platinum auch Spiele entwickelt. Ja, aber gar nicht die Leute von Platinum. Aber eigentlich gar nicht die Jungs sind, die halt auch jetzt bei beispielsweise Bayonetta gemacht haben oder sowas, ne? Ja, man merkt schon einen Unterschied zwischen Bayonetta und Glaube ich. Ich fand halt auch irgendwie so vom Feeling her, war es ein Unterschied, das Transformers-Spiel zu spielen, Devastation. Ja. Was halt super geil, wie die Zeichentrickserie aussah, einen fetten Soundtrack hatte und auch echt cool war. Aber halt einfach relativ simplifiziert und kurz. Und deswegen habe ich schon gedacht, okay, irgendwie haben die sich ja nicht so viel Mühe mitgegeben. Lizenztitel, naja, wer weiß. Ja, aber das will ich mir auch noch holen. Einfach weil es Transformers ist. Ist auch richtig geil. Also, ne, wie gesagt, es macht halt Spaß. Ja, ja. Und es ist halt die 80er-Serie, ne? Ja, total. Es sieht aus wie die 80er-Zeichentrickserie. Ja, richtig so ein geiler Cell-Shade-Look, irgendwie, der so richtig wie die Serie aussieht. Mhm. Ist echt cool. Das nervt mich ja ein bisschen bei dem Turtles-Spiel, dass das halt nicht die Turtles aus den 90ern sind, sondern... so neue, ne? Ja, das sind halt diese Nickelodeon-Turtles, die irgendwie so... Ja, so ein einer muss dann so der Nerd sein, ne? Einer ist dann so der geile Leonardo, ist halt, der hat die geilen Waffen und so, ist so muskulöser. Echt? Leonardo ist dann halt mit seinem Stock eher so der Nerd. Donatello. Der so ein bisschen, Donatello. Ja. Der halt so ein bisschen so immer so am PC sitzt und so. Ja gut, der war ja früher auch der Nerd. Ja, aber die waren halt trotzdem Der wusste immer alles. Ja, aber das ist jetzt so richtig rauskristallisiert. Okay, ja. Aber ich meine, die Turtles haben auch zigtausend Reboots erfahren. Ja, klar, ne? Also man muss irgendwie damit leben, dass es von den Turtles ganz viele Paralleluniversen gibt. Und man muss sich so, wenn man in dem aufgewachsen ist, was es damals für die erste Reihe an Figuren gab. Ne? Ich habe letztens den Radio Nukular Podcast zum Thema Spielzeug angefangen, der auch super witzig ist. Ja. Erstmal liebe Grüße an Radio Nukular, die werden das wahrscheinlich niemals hören hier. Nee. Aber super witzig und total cool. Ich hatte so voll oft diesen Yo, damit hast du auch gespielt Effekt. Ich habe auch immer Yo, lass mal über gucken, wie teuer das ist. Und dann habe ich Yo, kaufe ich doch nicht. Ja. Wahnsinn, ne, was Nostalgie eigentlich macht. Ja. Ja, und da spielt eigentlich dieses Turtles-Ding mit ein, weil wir finden halt die Turtles von früher geil. Ist auch logisch, macht Sinn, ne? Ja, da waren wir halt klein und hatten auch die Actionfiguren. Ganz genau, ne? Und da war das irgendwie cool und irgendwie mit den Reboots kann ich halt nicht viel anfangen. Kennst du? So richtig, man wird alt und findet nur noch die alten Sachen gut. Wo wir bei den Spielzeug-Podcasts waren, gibt auf D-Max so eine Sendung, die nennt sich Toy Hunter. Toy Hunter, da hat der Max doch von erzählt in dem Podcast. Ja, genau. Und daraufhin habe ich mir online, kannst du auf dieser D-Max-Seite da, kannst du dir irgendwie die aktuelle Staffel komplett angucken. Ey, das ist unglaublich, wie teuer die Sachen sind. Und was der für krasse Sachen findet. Mhm. Ey, das ist echt irgendwelche Batmobile von 1960, eingepackt noch, die gehen dafür $800-$900 weg. Krass. Ja, das ist halt, ich meine, überleg mal, keine Ahnung, so früher gab es das nicht mit Spielzeug und Videospielen oder irgendwelchen limitierten Erstauflagen von LPs oder so, ne, so Sammelquatsch. Ja, und da haben die Leute sich halt irgendwie Bilder gekauft. Ja, da haben die halt irgendwelche Gemälde gesammelt, die schweineteuer waren, so. Ja. Irgendwie musst du halt immer in deiner Wohnung den Leuten, die irgendwas, du einlädst, zeigen, ne? Guck mal, das mache ich mit meinem Geld. Ja. Mein dickes Haus reicht dann noch nicht für aus. Genau, ja. Und das ist irgendwie paradox, aber irgendwie sind wir Menschen so. Ich weiß auch nicht, warum, ne? Ich auch nicht. Aber ich verstehe zum Beispiel auch nicht, bei so Spielesammlern, warum sammle ich Sealed Games? Also, Spiele, die ich mir kaufe für teuer Geld, aber niemals Spiele, weil die halt eingepackt sind, eingeschweißt und noch nie geöffnet wurden. Ja, auch das ist eigentlich eine reine Prestige-Sache. Du hast das halt in eingeschweißter Variante und du spielst es nicht einfach, weil du es kannst. Ja, aber Auch Spielzeug. Das finde ich einfach so traurig. Ich muss mir keine He-Man-Figur kaufen, nur weil die so aussieht wie damals, als ich 6 war, im Spielzeugladen. Genau, weil die sah bei uns auch nur 5 Minuten so aus, weil ich die dann aufgerissen habe. Das erste, was weg war im Müll, war die Verpackung, die heute das meiste eigentlich an Wert macht. Ja. Dann war die Figur wahrscheinlich mit im Sandkasten. Nach 3-mal im Sandkasten verbuddeln war schon die erste Farbe abgeblättert. Ja, oder die, der Arm-Swinging-Action oder so, die war schon kaputt, weil Sand im Getriebe war oder was. Ne? Hat er den Arm immer oben gehabt. Ja. Konnte nicht mehr zuschlagen. Ja. Ganz schlimm war das bei diesen Wrestling-Figuren. Boah, die hatten alle, Ruckzuck ausgeleiert. Die hatten ja alle irgendwelche Sachen, die so zuschlagen konnten oder so einen Griff und so. Die irgendwo war da immer ein Gummi drin, auf jeden Fall. Ja. 3-mal den Griff gemacht, dann Mist. Ich hatte auch ganz viele ausgeleierte Wrestling-Figuren, auf jeden Fall. Ausgeleiert oder die hingen so, dass man die nicht mehr auseinandergekriegt hat, weil die Arme irgendwie so verknotet waren. Ja, da gab es echt Sachen. Aber egal, da waren die halt immer im Würgegriff. Ja, ja. Hat man mit denen gespielt, wenn die im Würgegriff waren. Außerdem, mein Gott, dafür sind die doch da gewesen. Ja, ja. Die konnten diese Griffe und diese Sachen, damit man die auch anwendet. Und das war halt cool in dem Moment. So, guck mal, ich habe jetzt hier einen Dropkick gemacht oder was weiß ich, ein Suplex. Und ja, genau. Ja, wenn dann halt mal einer kaputt gegangen ist, so mein, wie hieß der komische Clown nochmal, Doink? Doink, ja. Doink. Der hat halt die eine Hand so komplett ausgestreckt, so alle Finger so, wie als wenn er eine 5 zeigt. Und ne? Dann bricht halt mal einen Finger ab, ne? Ja, oder 3 halt, ne? Ich glaube, der hatte zeigt kaum noch... Zeigt nur 2. Ja. Zeigt dir den Surfer. Ja. Oder 5 Bier fürs Sägewerk, ne? Ja, genau. Ja, genau so war das. Und mein Gott, so ist das halt einfach mit Spielsachen. Ich finde, das ist auch so. Spielsachen müssen bespielt werden. Das ist in Ordnung. Die dürfen gebraucht aussehen. Ja. Aber gut. Ich finde auch mittlerweile bei Super Nintendo Spielen und so, wenn ich mir so eine OVP... Ich finde das auch cool, wenn da in dem Heft, in der Anleitung hinten irgendwie Notizen drin sind Notizen oder so. Ne? Oder so. Ja, das finde ich auch mal cool. Wenn ich mir so denke, das war einfach jemand vor 20 Jahren, irgendein der hat sich Döpke, da Mühe hat, und hat sich gedacht, boah, ich habe das Level geschafft, ich schreibe jetzt den Code auf, dann kann ich morgen, wenn ich von der Schule komme, mit dem Code in dem Level weiterspielen. Da habe ich bei Mega Man noch einen E-Tank mehr. Ja, genau. Ja, ja. Genau, das habe ich doch auch gemacht, haben wir alle gemacht. Und deswegen, ich finde das auch total charmant und schön. Mir macht das auch gar nichts aus, wenn der OVP abgeranzt aussieht. Nee, wenn ich auch auf dem Flohmarkt ein Game in OVP sehe, scheißegal wie die aussieht, ich freue mich über die OVP. Ja. Ja, genau. So, das muss nicht Mint sein und so. Darum geht es mir gar nicht. Aber also da wird man in diversen Facebook-Gruppen dann zerrissen. Ja, ja. Ja, was bietest du sowas an? Das ist der letzte Schrott, wenn ich sowas kaufen. Ich habe mal auf Polygon einen Artikel gelesen, warum man eigentlich genau diese abgeranzten Spielevarianten quasi viel mehr schätzen, also wertschätzen sogar sollte, weil das eigentlich ein Garant für Originalität ist. Ja, ja, genau. Denn es gibt heutzutage so viele Repros, die du als vermeintliches Mint-Produkt irgendwie verwechseln könntest und für teuer Geld kaufst, dass du dich eigentlich dadurch nur selber verarschst. Ja. Und es wäre eigentlich viel sinnvoller, eins zu kaufen, wo halt noch ein Karstadt-Aufkleber mit 119 D-Mark draufsteht. Ja. Ne? Das ist irgendwie eine ganz wichtige Variante. Wir sind voll abgedriftet. Ja, voll. Lass uns Diablo spielen jetzt. Okay. Aber das ist auf jeden Fall auch mal ein Podcast wert, ey. Ich will das jetzt nicht nachmachen von Nukular oder so, aber ich hätte mal Bock auch über so alte Sachen, die wir so in der Kindheit auch... Ich kann mich noch erinnern, ich hatte so ein höheres Bett, jetzt kein Hochbett, aber sag mal so vielleicht 1,20 Meter oder so hoch. Und dann war, so wie du jetzt hier bist in TV, egal, so ein Meter Platz dazwischen. Und dahinter war so eine Schlafcouch, wenn Kollegen bei mir gepennt haben. Die haben wir, wenn ich mit meinem besten Freund gezockt habe, irgendwie so, wir haben da mit Matchbox-Autos und so gespielt, dann war halt immer der Feuergraben und dann musste man die Matchbox-Autos haben mit zwei Fingern von dem Bett aus mit Schwung so über den Graben springen. Oh ja, lassen. Der zwei Finger und die sind dann Autos. Einfach so irgendwo hin, dann war die natürlich auch irgendwann kaputt, oder aber das war egal, das war einfach, der durfte nicht in den Feuergraben fallen. Ja, klar. Das war heute wahrscheinlich so ein Matchbox-Auto, wenn er, wenn ich wahrscheinlich auch ewig viel Kohle für nehmen, ne? Ja, ist echt witzig. Aber dafür haben wir heutzutage Sachen, wo wir viel Geld für ausgeben, ne? Ja. Keine Spielsachen, aber dann, weiß nicht, ich gucke gerade hier, weil wir hier, wir sitzen ja an meiner Zockstation, ne? Sitzen auf der Couch, gucken auf den Fernseher. Links von meinem Fernseher steht auf meinem 5.1 Receiver für die Anlage hier, steht mein GameCube Resident Evil 4 Kettensägen-Controller. Hast du damit das Spiel durchgespielt? Nee, das ist unmöglich. Das Beknackte daran ist, also stell dir vor, du hast den Controller in der Hand, ne? Du hast eine Kettensäge in der Hand, kennst du ja, du greifst unten. Ja, habe ich das öfter in meiner Hand. Ja, eine Kettensäge, wenn ich mal durch die Stadt laufe, ne? Zum Beispiel. Ja, oder wenn du halt einen von zigtausend Bäumen fällst im Jahr. Jeder fällt ja mehrere Bäume im Jahr, ne? Ja, aber so eine Kettensäge hat ja immer so einen Griff, der so seitlich ist. Und halt hinten auch nochmal so einen Griff. Das heißt, du hast so eher so eine L-Form, du deine Hände hältst, statt die irgendwie parallel zueinander zu halten, wie beim normalen Controller, hast halt einen unten und einen rechts. Ja, und wenn du den Controller dann, sag ich mal, um 45 Grad drehst, hast du wieder die klassische Position. Ja. Aber das Verwirrende daran ist, du hast ja beim GameCube auch zwei Sticks, die du bei Resident Evil 4 auch brauchst. Einer zum Laufen, einer zum Gucken. Ja. Also jetzt hast du zwei Daumen. Jetzt sind die aber um 45 Grad Regel, verdreht. Ja. Ja, in der Regel hat man zwei Daumen. Ja. Außer Doink. ja, du hast halt den Controller in der Hand. Und beim einen Controller, also die Sticks, die sind halt genau so verkabelt. So musst, ne? Ja, die sind so verkabelt, dass du halt in L kannst den Daumen nach oben drücken musst. Ja, das findet der Kopf aber komisch, weil wenn du den PlayStation 2 Controller oder 3 oder 4 Controller in der Hand hast, oder einen Xbox 360 Controller, scheißegal, mit zwei Sticks, dann ist oben für jeden Stick dieselbe Richtung. Ja, ja. Und aber bei dem nicht. Wenn du den in der Hand hältst, dann ist oben halt einmal schräg links und der linke beim linken Stick ist oben schräg rechts. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Googelt mal nach dem Resident Evil GameCube Controller, guckt euch den an. Und ich habe schon überlegt, ob ich den mal ob ich den aufmache und den Stick irgendwie so um 45 Grad drehe. Ja. Und ob das funktioniert, weiß ich nicht. Also das ist total beknackt, also es ist unspielbar, weil du einfach mit dem Kopf da nicht hinterherkommst. Oder ist halt irgendwie, ich habe keine Lust gehabt, mich daran zu gewöhnen. Dann mache ich das demnächst bei meinem anderen Controller auch. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also das war ein extremer Design-Flaw, meiner Meinung nach. Ja, aber das ist aber dafür sieht der cool aus. Wollte ich gerade sagen, das ist genau wie die Fallout 4 Edition mit dem Pip-Boy. Der ist ja. Ja. Da habe ich ja. Genau, tust du auch nie dein Handy rein. Nee. Und nutzt das. Ich einmal gemacht, 5 Minuten damit gespielt. Da haben wir gedacht, geil, jetzt tut mein Arm jetzt schon weh. Ja. So ein Fallout 4, wie lange geht das? Wahrscheinlich auch 100 Stunden oder so. Ja, Minimum. Ja, da habe ich einen Arm wie Doink, der Wrestler. Aber ich habe alle Finger. Nee, das ist einfach nur Collector's Edition. Das muss halt einfach irgendwas Cooles mittlerweile rein. Du willst es haben, ist cool. Ja. Kettensägen sind bei Videospielen irgendwie schon immer so meine favorisierte Waffe. Und als der Resident Evil GameCube Controller in Kettensägenform angekündigt wurde, habe ich gesagt, oh mein Gott, den brauchst du. Aber den gibt's auch für die PS2. Ja, ne? Kam der aber später. Hm. Weil Resident Evil 4 ja vorerst exklusiv im GameCube war. Ja, in der Zeit war ich aber so auch Free Controller besessen irgendwie. Da hatte ich mir eine Dreamcast gekauft. Da gibt's ja diese Maracas Controller für L... Nee, ich will... Der hieß nicht El Mariachi. Sie hieß denn das verdammte Spiel nochmal? Ich hab das nämlich nicht. Das wollte ich nämlich auch nochmal immer haben. Das ist ja dann sinnvoll, dass du die Maracas schon hast. Nee, die habe ich auch nicht. Aber die Gabel halt für die Dreamcast. Okay, gerade die Dreamcast hat so ganz viele Free-Controller. Oder für Sega Bass Fishing gab es halt den Angel-Controller. War das für die Dreamcast, oder war das für den GameCube, der Controller, der einfach so fett ist und in der Mitte... Das war für Phantasy Star Online, aber eine komplette Tastatur. Ja, für GameCube gibt es den, glaube ich. Ja, für GameCube. Das war eine richtige Online-Tastatur. Tastatur. Ja, im Controller. Andersrum, es war eine Tastatur mit links und rechts zwei Controller-Hörnchen dran. Controller dran. Genau. Total wirr. Stimmt, für Fantasy Star war das? Für Fantasy Star Online, meine ich. Ich dachte, das wäre für einen Final Fantasy Online-Teil gewesen. Nee, den gab es erst... Gab's gar nicht für... Nee, den 12er gab es, meine ich, erst für PS2. Hm. Ja, ich meine einfach für Fantasy Star Online. Ja, oder für die Xbox, für die allererste Xbox. Da gab es ja für Steel Battalion diesen Mac Warrior-artige... Oder Controller, Mac, ne? Wo ja, das so war so ein riesiges... Ding, ja, ja. Wie so ein Schaltpult innerhalb eines Macs drin. Mit zwei so fetten Joysticks und zig Knöpfen. Crazy. Ja, der kostet auch immer noch so 200 Euro oder so. Spielst halt nur ein einziges Spiel mit. Sieht aber monstermäßig geil aus, ne? Ja, ja. Naja, ich nehme mal jetzt meinen ganz normalen PlayStation-Controller in die Hand. Wir fangen endlich an, Diablo zu spielen. Genau, lass das uns Medium, meinst Medium, du? Ja, auf jeden Fall, das ist kein Problem. Ja, fangen wir Diablo an. Ich bin sehr gespannt, wie du das finden wirst. Mhm. Ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Unterschied, deswegen werde ich mal davon ausgehen, dass mir das gefällt. Ja. Rumlaufen, slashen, Grafik sieht gut aus. Magst du diese ganze Höllen- und Teufels-Dynamik irgendwie, finde ich gut. Symmetrische Sicht kann ich voll was mit anfangen, finde ich voll in Ordnung. Die Story ist sehr wichtig, also muss mal kurz zuhören. Okay. Nein, war nur ein Spaß, ist überhaupt nicht wichtig. Der Teufel ist auf Erden. Ja, genau. Besiege ihn. Töte ihn. Punkt. Er hat noch drei andere Aktbosse mit auf Erden genommen, die musst du vorher töten. Geil. Weißt du was, ich mache Folgendes. Während die Sequenz läuft, mache ich mal kurz Sound lauter und hole uns noch zwei Bier. Oh ja, das hört sich gut an. The falling star struck the town of Tristram. The dead rose in its wake. What evil is this? Could it be what I have sought these long years? A foe worthy of my blade. Ja, die ging nicht so lang, Leute. Die Sequenz. Aber ich finde generell Blizzard Intros, Cinematics und Sequenzen schon ziemlich geil inszeniert. Das heißt, bei WoW, hier bei Diablo, die haben das schon drauf, Blizzard, ne? So Cinematics und so. Würde ich auch sagen. Die waren damals bei Warcraft halt schon richtig, richtig geil. Genau, ja. Wir haben übrigens nur noch ein Bier. Sarah hat sich nämlich auch eins genommen. Ist nicht so schlimm. Deswegen würde ich sagen, teilen wir uns die Flasche hier. Ja. Oh, klassische Dorfmusik. Ja, yep. Also Cinematics, wie gesagt, haben die echt drauf. Und ich war just letzte Woche im Warcraft-Film. Und der hat auch einfach bombastische Bilder, ne? Glaube ich. Also ich habe letztens, als ich im Kino war, halt einen Trailer dazu gesehen. Ja. Ich kriege sowas immer nur so zufällig mit. Ich bin jetzt nicht so der Nerd, der sich irgendwie abends halt irgendwie 20.000 Trailer anguckt, um zu wissen, wie gerade so die aktuelle Kinolage ist. Nee, Kino, ich kriege sowas nicht. Meistens immer nur so empfohlen. Mhm. Hab zum Beispiel überhaupt gar nicht mitgekriegt, dass es einen Ratchet- und Clank-Kinofilm gibt. Du auch nicht? Ja, doch. Ja. Aber, ja. Sarahs Bruder hat ihn gesehen, fand ihn ganz gut. Ja. Ich habe auch nur einen Trailer gesehen bisher im Kino. Ich weiß, für welchen Film waren wir denn da? Weiß ich gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht. Ich habe mir den Ratchet & Clank Podcast von Inside Moin angehört. Mhm. Grüße an Grüße Inside Moin Boys. Die wird auch niemals hören werden wahrscheinlich. Ja, aber richtig guter Podcast. Mhm. Genauso wie natürlich Radio Nukula. Auch, ja. Und die hat nämlich auch ein bisschen erzählt, von wegen, ist halt etwas, etwas kindlicher, nicht so zynisch, nicht so erwachsenenhumormäßig, sondern halt doch eher für Kinder. Aber ansonsten recht solide. Und gut aussehend, sozusagen. Ja, sieht halt aus wie ein PlayStation 4-Spiel. Ja, ne? Ja. Fand ich übrigens interessant. In dem Podcast ist mir erstmal bewusst geworden, wie viele Ratchet & Clank-Teile es inzwischen gibt. Ja, ich glaube 3 oder 4 Stück für die 3. Ich glaube mehr. Oder mehr. PSP-Teile gibt es auch noch. Für die PS3. Also viele auf jeden Fall. Genau, PSP gibt es ein paar. Ja, jetzt denn für die 4. Der basiert sogar, glaube ich, auf dem Film, ne? Ja, ganz genau, der passiert jetzt auf dem Film, beziehungsweise irgendwie verbindet sich das gegenseitig so. Ja, und für die PS2 gab es ja auch 3 Teile. Stimmt, das Ding hat ja schon auf der PS2 angefangen. Hm. Okay, wir sind hier im Dorf oder was? Oder nee, noch nicht, wir müssen Overlook Road. Nee, wir müssen ins Dorf. Wir müssen ins Dorf laufen. Oh, hier ist schon die erste Leiche. Oh, ja, ja. Mach mal wieder ein bisschen leiser. Du hast am Anfang... Süßer, bei dir unten links da, dieser Kreis, der leer ist, das ist quasi deine Wut. Du musst es steigern, damit du nachher Spezialfähigkeiten anwenden kannst. Okay. Die rote Leiste ist deine Lebensenergie und unten drunter die 1 ist dein Level. Alles klar. Mit dem Level-Balken. Ich sehe schon, da ist ein kleiner, da sind zwei kleine Kreise, drei Kreise im Prinzip. Einer, an einem steht L1, das ist wohl ein Heilpotion. Genau. Und an Kreis dem anderen ist deine Kreis erste ist Rage, hast du gesagt, genau. Ne? Das ist deine erste Fähigkeit quasi, wenn du auf Kreis drückst. Ja, das ist hier, da haue ich irgendwie genau. zu. Genau. Ich habe zum Beispiel als erste Fähigkeit, schießt der einfach. Und hier ist schon der erste Gegner. Das ist so ein kleines Tutorial. Stand okay. jetzt gerade Press Kreis to attack, attack. Ne? Ja, Zombies, stumpf. Ja. Okay. Wir können jetzt noch nicht viel. Immerhin mal keine Ratten. Ja, genau. Wir fangen schon mit Zombies an. Ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen leider machen, ne? Das ist schon irgendwie. Ach so, mit dem linken Stick läufst du, hast ja schon. Das ist mir. Mit dem rechten Stick gewarnt. Machst du eine Ausweichrolle. Ah ja, cool. In alle Richtungen. Genau, kannst nach vorne, nach hinten, oh, Rückwärtssalto, cool. Vorwärtssalto. Das heißt starre Kamera, beziehungsweise automatische Kamera. Genau, vor, ne? Ja. So, jetzt haben wir hier schon unsere erste Quest. Okay, hier liegen erstmal schon mal so ganz viele halb verbrannte Leichen rum und Captain Rumford erzählt uns jetzt wahrscheinlich, was passiert ist, ne? Genau. Also wir müssen mit Lea reden. Okay. So, so die wollen, wir wollen die Stadt, aber dann kommen auf einmal überall Zombies. Also töten wir die Zombies. Also da kommen jetzt Gegner und die wollen in die Stadt. Genau, und wir halten jetzt erstmal von ab, damit wir in die Stadt können. Dann muss ich ja kurz Warcraft 2 zitieren. Die machen unsere Stadt kaputt! Oh ja. Bereitmeister, aber ich nicht. Dieser Ogre mit den zwei Köpfen. Boah, der war der Beste. Ready to work, jeder Peon. Ja, ja genau, jeder Peon. Er so, war's, ne? Er war's. Ja, genau. Jetzt sind wir in der Stadt. Also das ist quasi... ja, der Dreh- und Angelpunkt in dem Diablo jetzt. In jedem Akt gibt's eigentlich so eine Stadt, so ein, ja, so ein Hub, sag ich mal. Von da aus hast du hier unsere beiden Flaggen, da können wir uns zueinander teleportieren, wenn man mit mehreren spielt. Du hast hier in der Mitte den Teleporter, wenn man nachher verschiedene Wegpunkte hat, kann man sich wieder hier hin teleportieren und dann wieder zu dem Wegpunkt zurück. Ah, okay. Und hier sind dann ja, diverse Händler nachher und der Handwerker, ein Juwelenschleifer, wo du nachher dann deine Ausrüstung verbessern kannst. Sozusagen. Okay, ja. Wir müssen jetzt hier unten in der Mitte, Taverne, ne? In der Mitte auf der Karte siehst du diesen hellen Punkt, der da aufleuchtet. Das ist dein aktuelles Tür. Ziel wahrscheinlich. Genau, das ist unser aktuelles Ziel. Wir müssen hier in die Taverne gehen. Die ist schön unaufdringlich, die Minimap, finde ja, ich. Ja, finde ich auch. Hier kannst du mal kurz History of New Tristram. Wenn du sowas siehst, droppt ein Buch, das liegt jetzt am Boden. Wenn du da jetzt das aufsammelst, kriegen wir beide extra Erfahrungspunkte. Ah. Und du erfährst ein bisschen was von der Hintergrundgeschichte. Ah. Dann erzählen die in so Textpassagen und die kannst du dir nachher auch nochmal durchlesen. Mhm. Also es gibt schon Geschichte. Klar. Ne, man, da ist okay. viel Lore auch dahinter, aber ist halt für normales Spiel, sage ich mal, erstmal uninteressant. Ja, sicher. Wenn man jetzt nicht in dem Diablo-Universum voll aufsieht. Sich voll, ja, da gibt es ja, genau, auch Bücher von. Ja, ich weiß. Also, ja, gibt es ja von fast allen Blizzard-Titeln. Ja, ja, genau. Ja, Warcraft-Bücher habe ich auch einige auch, gelesen. Ne? Ja. So, dann sind wir bei Lea. Quatsch mal die an. Also geht halt im Akt 1 jetzt darum, ein Stern ist da in hingefallen und die wollen jetzt rausfinden, was das war. Die haben halt hier viele Verwundete jetzt und die werden auf einmal wieder zu Zombies. Also gastiert irgendeine Krankheit. So, wir sind jetzt Level 2 geworden. Damit Sweet. Hat jetzt jeder einen weiteren Skill bekommen. Du kannst jetzt mit R2 hast du den Hammer der Urahn. Okay. Das ist halt ein großer Hammerschlag. Dafür verbrauchst du aber von deiner Wut. Ja, okay. Ein bisschen. Die sowieso konstant abnimmt, ne? Genau, die nimmt konstant ab. Die baust du auf, indem du zuschlägst. Durch normale Schläge. Also indem du triffst. Genau. Du triffst ja, quasi, kannst die baut in der sich Luft, auf in die und Luft dann. Hauen, ne? Nee. Und dann machst du quasi, jetzt hast du auch gesehen, dein Skill ist jetzt grau unterlegt. Weil denn jetzt, du hast zu wenig Wut, du kannst den R2 jetzt kann jetzt ich den nicht schon benutzen. Nicht mehr machen. Genau. Ja. Okay. Captain Rumford kennen wir jetzt schon. Genau, mit dem haben wir auch schon gequatscht. Der war draus. Mit den ganzen Villagers zu reden und so weiter nützt wahrscheinlich nur was, nee, wenn du halt irgendwie einfach so ein bisschen hören willst, was die so zu sagen haben. Ne? Richtig. Ich bin da nämlich früher wenigstens immer so ein, ja, irgendwie schon so ein Konversationscompletionist gewesen. Ich habe mir immer jeden Fitzel angehört, ja, und irgendwie jede Person angesprochen und so. Ach nee, falsch. Hier, kannst du, ich weiß genau, unter Lore, da kannst du halt diese ganzen Gesprächsfetzen, die man nachher einsammelt. Ah, die kannst du dann nachlesen. Die kannst du hier alle nachlesen. Die geben verschiedene, die sind auch verschieden kategorisiert. Richtig, offensichtlich, ja. Ne? Ja. Und du hast dann hier Quest, immer die aktuelle, wir sind jetzt gerade in dem Menübildschirm. Du hast dann die aktuelle Quest, die angezeigt wird, die Party, also ich habe jetzt gedrückt, jetzt sehe ich dich. Kann dich dann deine Skills angucken, was du gerade hast und so. Also ich kann dich ein bisschen inspizieren, was du für Equipment anhast später und so. Mhm. Hier habe ich meine Skills. Hier siehst du ja, die sind noch alle gesperrt. Gibt's Unterschiede? Die werden nach und nach Hunting freigestellt. Skills, Defensive, genau. Hauptskills, also Primary, ja, hier. Richtig. Ja, okay. Und, die werden nach und nach freigespielt. Die werden nach und nach, je nach Level, werden die dann freigespielt. Aber mehr oder weniger automatisch. Genau, automatisch, okay. Je nach Level. Und du kriegst je nach Level noch so zu deiner normalen Fähigkeit so Unterfähigkeiten, diese Runen. Ja. Da hast du zu jeder Fähigkeit 5 verschiedene Runen, die, sag ich mal, den Messerwurf zum Beispiel einmal mit Flammen, einmal mit Gift. Das hat dann immer verschiedene Auswirkungen. Okay. Und du hast dann halt hier dein Inventar. Die kannst du dann aber aktivieren, weil genau, du kannst du hast ja nicht Messerwurf mit Flamme, Gift, Eis. Nee, du kannst immer nur eine aktivieren. Ja, okay. Davon. Und hier hast du halt dein Inventar dann später. Ja. Auch geordnet nach Kopf, Beine, Rüstung, Schultern, Handschuhe, und da werden die dann alle aufgezeichnet. Ringe, Schlüpfer, genau. Ja, ich sehe schon, Gürtel. Gürtel, also die klassische Sachen halt von einem Rollenspiel. Ne? So, jetzt müssen wir mit Rumford reden. How can I help fight the living dead? Your warriors will be avenged. Ach, ich glaube, jetzt hat er ihn weggedrückt. Ja. Diablo 1 hast du nie gespielt, ne? Oder? Doch, doch. Ah, auch, okay. Mhm. So, jetzt müssen wir spezielle Questmonster töten. Nur die und alle anderen nicht? Nee, Alter. Du musst so immer alles, alles töten. Immer ja, ja. Alles. Alles, was sich bewegt, wird getötet. Nee, aber es gibt sie. Die hat so einen kleinen gelben Rand da, der eine Gegner, der jetzt noch lebt hier. Und das ist dann der Questmonster. Ah ja. Und der lässt jetzt auch was fallen. So, du hast jetzt was aufgesammelt. Du kannst auf Select, genau. Und da wo der Stern ist. Genau, da wo der Stern ist, da hast du was Neues. Und weil wir noch, weil du noch keine Hose hattest, weil wir haben ja gar kein Equipment, wird das direkt angezogen. Ah. Also siehst jetzt, du hast ein Armor dazu bekommen. Damaged Cloth Pants, ja. Ein Armor. Das ist jetzt dunkelgrau, das eigentlich kaputte ist das Stoffhose, ja, okay. Schrott quasi. Ja. Aber, weil wir aber ein Armor ist bisher immer genau. Noch besser als kein Armor. Ja. Da hast du schon recht. Richtig. Nein, müssen wir jetzt, glaube ich. Genau. Wir haben jetzt, wir müssen diese Queen da killen. Und wir haben ein Bonusziel, dass wir 3 von den, Mother-Gegnern heißen. Die jetzt sind so größere Zombies. Okay. Also 3 von denen noch killen. Ja. Als Bonus, dann gibt's halt ein bisschen mehr Erfahrung und ich glaube sogar ein bisschen besseren Loot. Sag mal kurz was an. Du hast es ja jetzt mehrfach schon auf PC, PS3 und PS4 gespielt. Ja. Ich finde gerade die Grafik ein bisschen unterwältigend. Ich habe es eigentlich ein bisschen brillanter erwartet. Ist es, weil wir Multiplayer spielen? Kann ich mir kaum vorstellen, weil es nicht Splitscreen ist. Es muss nicht alles doppelt geladen werden. Das ist, glaube ich, einfach die PlayStation 3 Version. Ist die einfach 4 nicht sieht, so wahnsinnig. Ja. Ich würde fast sagen, die 4 sieht am schönsten aus. Mhm. Ja gut, ist ja auch im Prinzip die neueste Version, ne? Ja. Ja, wobei die PC, eigentlich tun die sich nicht viel, die PS4 und die PC-Version. Ja, glaube ich. Da, hier ist wieder so ein Bonusgegner, der hat ja diesen kleinen Kreis gehabt. Genau. Also im Moment spiele ich sogar am liebsten auf der PlayStation. Einfach, mir gefällt diese Steuerung mit den Ausweichrollen. Das gibt es am PC nicht, das ist eine Änderung quasi. Mhm. Ja. Das Problem ist halt, an der PlayStation gibt es halt. Also am PC gibt es ja so eine Saison quasi. Alle 3 Monate startet Blizzard eine neue Saison und du fängst den Helden wieder von Null an. Ach. Dafür gibt es dann speziellen Loot in den Saisoncharakteren. und diverse Boni. Dadurch bleibt das Spiel halt aktuell. So, du hast immer eine andere Skillung, die dann stark ist bei dem Charakter in der Saison. Du musst immer wieder andere Items oder du kannst halt einen anderen Charakter dann auch mal spielen. Und du fängst halt immer wieder von Null an. So, weil jetzt mit dem Charakter, den ich von Anfang an spiele, mit dem habe ich halt alles. Ja. So, was soll ich da noch spielen? Und so ist die Saison halt cool. Ja, macht Sinn. Mhm. Das gibt's leider nicht auf der PlayStation. Aus dem einfachen Grund, weil die keine Blizzard-Server benutzen. Mhm. Und da halt auch nichts überprüft wird. So, du hast halt ultra viele Cheater da. Das sind dann halt Leute, die haben dann ein Schwert, okay. Russian Sword auf bla bla bla, 500 Millionen Damage, greift 100 mal in einer Sekunde an und die können halt alles damit töten. So. Mhm. Ja, das macht dann halt keinen Sinn für eine Saison so, und dann, aber oder für eine Rangliste. Ja, ja. Wie kommt denn das, dass dann das auf der Konsolenvariante so viel Gecheate möglich ist überhaupt? Ist das irgendwie schlechter programmiert sozusagen? Ja, oder? Ich weiß nicht. Also du kannst... Normalerweise gehst du ja nicht hin und hackst deine PlayStation nur um irgendwelche Werte. Also, ich habe mir das mal angeguckt. Das funktioniert über einen PC. Du kannst dir den Speicherstand kannst du auf dem USB-Stick tun. Und wenn ich den zum Beispiel bei dir einlesen kann. Okay, ja, klar. So, dann kannst du den irgendwie am PC auslesen. Kannst den manipulieren und kannst ja wieder reinladen. Du kannst auch... Müssen wir da zu dem Orangen? Da waren wir doch gerade. Nee, bei dem Orangen waren wir. Wir müssen, glaube ich, hoch. Wir müssen in so eine kleine Stadt... Und dann kannst du den halt einfach am PC manipulieren. Genau, irgendwie ein PC-Tool und da kannst du es bearbeiten und kannst dir dann die eigenen Stats machen und so. Hier ist jetzt wieder ein Buch, da können wir ein bisschen drüber Geschichte. Und dann kommen manchmal Gegner durch die Bücher. Ja, auf jeden Fall haben die das dann irgendwie bearbeitet. Du kannst auch Sachen duplizieren hier mit irgendwelchen Tricks und so. Ja, ich finde, da macht das Spiel keinen Sinn. Das ist ja gerade das Interessante, so zu spielen, dass du irgendwie die Items kriegst, die besser sind, als die du vorher hast, weißt du? Ja, ja, klar, du machst ja eigentlich deine Spielerfahrung kaputt. Ja, genau. Aber sonst naja, das ist, im Endeffekt ist das auch die Basis des Cheatens. Du machst ja halt einfach die Spielerfahrung kaputt. Ja, ja, genau. Das ist ja nicht das, was sich der Game Designer dafür ausdenkt. Nee, nee, klar. Sonst hättest du von Anfang an alle Fähigkeiten und wär's halt stinklangweilig. Ja. Aber ja, ich weiß auch nicht, was der Reiz daran ist, jetzt da zu cheaten. Ich meine, überlege ich mal so. Früher haben wir vielleicht auch mal bei Age of Empires haben wir auch irgendwie einen Code eingegeben, dass da der komische Mann gekommen ist, der eine Laserkanone hat und alles kaputt gemacht hat, ne? Ey, wie war der Cheat nochmal? Ja, wie war der nochmal? Also ich weiß, ein Cheat gab es bei Age of Empires, der hieß Flying Dutchman. Da konnten die Schiffe einfach auch über Land fahren. Ah, okay. Weil fliegende Holländer. Klar. Und dann konnten die einfach, da konntest du mit den Schiffen auch irgendwelche Burgen mitten in der Wüste kaputt machen. Aber wie hieß der nochmal, wo. Da, es gab auch eins, wie du schon mit dem Cadillac. Ich weiß echt nicht mehr, wie die hießen. Aber schon krass, dass wir noch Cheats von Age of Empires irgendwie im Gedächtnis haben. Na gut, ich sag mal so IDKFA, IDDQD, die hat man irgendwie immer drin, ne? Ja, ja. Ist ja auch quasi aktuell. Neues Doom gerade rausgekommen, ne? Stimmt. Interessiert mich auch, hört sich gut an. Aber du hast immer noch keinen Must-Have-Titel für eine PS4, ne? Ne, mein Must-Have-Titel für die PS4 ist Nier Automata. Mhm. Ich muss das neue Nier spielen, weil ich das alte Nier extrem liebe. Und, Ich bin ja immer noch, nicht über... Du bist ja nicht hat mich irgendwie nicht abgeholt, ja. Ich weiß es, aber vielleicht musst du einfach nochmal anfangen. Ich weiß auch nicht... Ich glaube, wir müssen hoch. Also ich sag mal, ich glaube, ich weiß, dass wir da hoch müssen. Wenn man halt 6-mal durchgespielt hat, weiß man das, ja. Ich weiß auch nicht, Nier ist einfach so ein Spiel, die Story, die ist so gut geschrieben, so emotional und vielseitig, so unkitschig. Axt für dich, ja. Oh, geil. Jetzt musst du, ja genau. Einmal kurz gucken. Jetzt hast du bei der PC-Version, siehst du auch schon unter Angriff, ne? Ja. Siehst du zwei grüne Pfeile? Das heißt, sie ist... doppelt. Also ja, das ist auf jeden Fall viel stärker. Viel besser. Es gibt einer drei, nur besser, genau, sozusagen. Einer ist besser, zwei sehr gut und drei ist dann wirklich extrem viel Damage-Steigerung. Mhm. Gegenüber meiner Axt, die genau, ich im Moment gegenüber der habe, ne? Equipten Axt, die du gerade anhast. Außerdem sehe ich ja den Vergleich, meine aktuelle Axt hat 3,0 Damage und ja, die neue genau. hat 3,3 Damage. Ja. Und da ist jetzt gar nicht Damage, Attacks per Second. Achso, doch, Attacks per Second. Ja. Aber wie kann ich das denn jetzt bei der Inventory? Ja, du klickst da auf Viereck. Nee, doch nicht. Ich bin mit deiner. Jetzt bist du. Wie bist du da hingekommen? Ich bin gerade mit deiner japanischen Playstation. Ja, und jetzt kannst du Compare. Jetzt musst du Viereck drücken. Jetzt siehst du. Das könnte man aber auch sofort anzeigen. Ja. Na gut, wenn du mehrere Sachen aufgesammelt hast, dann macht es keinen Sinn. Später dann, ja. Ja, ist auf jeden Fall schneller, einhändig und stärker, hat mehr Durability. Genau. Ja, ist brauche ich mich nicht. Du könntest theoretisch jetzt auf die linke, auf die rechte Seite Schwert und Schild. Ja. Und da könntest du die alte Axt equippen, weil du brauchst eigentlich kein Schild im Moment. Ah, okay, dann kann ich beidhändig angreifen. Genau. Jetzt hast du, genau. Oh, das ist cool. Jetzt hast du zwar ein bisschen weniger Armor quasi, aber ist am Anfang eh egal. Ja. Und ohne, also bei Hardcore wäre halt jetzt wichtig, aber da wir eh so spielen, kannst du sterben und bist sofort wieder da. Hm, klar. Von daher. So, hier siehst du jetzt wieder, ist die Quest. Ja, ich weiß nicht. Nier irgendwie, ich habe aber auch vielleicht nur 2 Stunden oder so bisher gespielt. Da muss man ein bisschen mehr investieren, ja, ich glaub, auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch. So, hier haben wir den ersten Bossgegner, so einen kleinen, für unsere Quest. Zack, und tot. Damit haben wir die Quest geschafft. Mhm. Und jetzt müssen wir hier den Teleportpunkt nehmen. Gibt nicht noch irgendwas zu finden oder so? Ja, wir können hier nochmal kurz die Stadt laufen, da sind vielleicht noch ein paar Gegner, vielleicht droppen die noch was. Ja, ich muss der ganzen Geschichte mit Nier, glaube ich, einfach mal ein bisschen mehr Zeit geben. Ich habe es nicht ganz verstanden irgendwie, dass du da nicht so hinterher warst, also dass sich das nicht abgeholt hat, weil du bist ein großer Fan von Zelda und das Genre, was Nier eigentlich beschreibt, ist eine Mixtur aus allen Genres, die du cool findest. Ja, ich weiß. Also Action-Adventure, hier sowas Diablo-mäßiges, ja. Du kannst halt aufleveln so ein bisschen. Nicht wirklich, du hast halt jetzt keinen richtigen Skill-Tree, ja, du hast halt unterschiedliche Rüstungsgegenstände und so weiter. Waffen. Und ja gut, ich weiß halt nicht, wie wichtig für dich die Story ist, aber für mich ist die Story halt extrem wichtig in Spielen. Ja, und die war gut, ne? Und die war also fantastisch. Das erste Problem, was ich schon hatte, ich habe halt auch mal so ein Video geguckt und so, und das war halt so genauso meine Fantasy-Setting-Sache, ne? Ach so, ja, du bist und am Anfang bin ich auf einmal in so einer, sag ich mal, modernen Stadt mit irgendwelchen verrückten Sachen, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Und da hab ich schon, hä? Habe ich mir ein falsches Spiel irgendwie angeguckt? Was ist hier los? Ja, das Intro ist ganz anders als das, wie der komplette Rest vom Spiel dann abläuft. Also genau, aber irgendwie war ich da dann schon so, ob das was für mich ist. Und mit der Einstellung habe ich dann weitergespielt. Dann habe ich irgendwie so gedacht, ja komm, ich habe noch so viele andere Sachen, ich lege das erst nochmal zur Seite. Hm. Aber vielleicht muss ich da echt einfach nochmal... Ich würde es an deiner Stelle nochmal probieren. Ich lege dir das sehr ans Herz. Nier ist... Ich würde jetzt sagen, spiele ich im Sommerloch, aber dieses Jahr gibt es ja gar kein Sommerloch. Odins 4 kommt nächste Woche, dann kommt, was kam denn noch? Phantasy Star, der neue Teil für die 4. Ja, was soll ich sagen, alles nichts, was mich interessiert. Odins 4 habe ich für die PS2 und ja, okay. Auch nicht durchgespielt, obwohl ich die Vanillaware Games halt super geil finde, von der Optik schon alleine. Aber Dragon's Crown musst du auf jeden Fall noch. Dragon's Crown muss ich noch weiterspielen, ja. So, da habe ich ja schon ein bisschen Zeit investiert, also von daher muss ich das auf jeden Fall weiterspielen. Wir haben jetzt jeder nochmal Equipment bekommen gerade, nach der Quest. Hier, das habe ich jetzt, so select, im blauen Gegenstand. Blaue Gegenstände sind halt irgendwie selten oder was? Oder besonders? Ja, magische Gegenstände. Ach so, magisch. Und die haben jetzt zum Beispiel, ich bekomme pro Kill 2 Erfahrungspunkte mehr. Oh. Das ist jetzt die Eigenschaft von dem Teil. So, jetzt equip ich das. Zack. Dann gucken wir mal, was du hast. Ich habe noch eine neue Hose. Ah, okay. Auch magisch. Ja. Compare. 1 Life per Second. Ja. Plus 1 Life per Second. Das heißt, ich heile mich beim genau, Tragen. Genau. Du wirst quasi immer ein bisschen geheilt. Magic Pants. Oh yeah, I've got Magic Pants. Okay, cool. Können wir jetzt irgendwie den Schrott, den wir jetzt angesammelt haben, auch verkaufen? Ja, hier sind... Hier, das ist unsere Truhe, da ach kannst so, du da noch können Sachen wir Sachen ablegen. Ja, okay. The Stash. Was, wo haben wir denn hier einen Verkäufer? Hier haben wir einen Verkäufer. Tashun the Miner. Hier können wir sogar Sachen kaufen. Du könntest hier ein Schwert kaufen, was natürlich extrem... Also es ist ein gelbes, ist dann besser als die magischen Gegenstände. Mhm. Dann sind dann seltene Gegenstände und dann gibt es noch legendäre Gegenstände und Set-Gegenstände. Okay, das klingt aber alles spannend. Vampiric Short Sword of Wounding, Vampiric Hand Axe of Winter und Persevering Scale. Das ist das goldene Schwert, das gelbe Schwert. Das vergleicht. Also das macht halt 7 Damage. plus ein Minimum Damage, plus ein Maximum Damage, plus 7 Dexterity, plus 3 Vitality, plus 1 Experience per Kill. Das ist natürlich aber geil, aber kostet Spaß. Kannst du nicht leisten. Da unten 3412, oh, okay. Wir haben 1191. Ach, haben wir ein geschertes Geld? Ich glaube, ja. Ich gehe stark davon aus. Ja, geschert, geteilt. Oh, ja. Ein gemeinsames Geldkonto. Wir haben ein gemeinsames Konto. Ja. Finde ich gut. Ja. Da geht der Lohn von beiden drauf. Ehe Leute, Jeschke und Sprillinger hier. Ja. Dann lass du mal weiter. Oder wolltest du halt verkaufen? Ja, vielleicht. Ah ja, ich sehe schon. Dann ja, den Bagdad könnte ich zum Beispiel verkaufen im Rausch. Ja, ja. Was habe ich noch? Hier meine olle Hose könnte ich verkaufen. Die macht aber auch echt nur 2 Gold. Verkaufe ja, ich trotzdem. Klar, braucht man eh nicht. Ziehst du nie wieder an. Nee. Wie wird spielen? Manche spielt man noch nie, die man hier im Regal stehen hat. Ja, ja. Aber man verkauft die trotzdem nicht. Irgendwie nicht. Zum Beispiel Resident Evil 6 werde ich niemals spielen. Werde ich aber besetzen. Einfach, weil ich Resident Evil prinzipiell als Serie mag und weil die ersten 2 Teile zu meinen All-Time-Favorites zählen und danach ging es halt irgendwie so ganz langsam bergab und später immer schneller. 5 habe ich noch mit einem Arbeitskollegen im Koop gespielt. Da muss ich auch ehrlich sagen, also im Koop war das... War halt kein Resident Evil, aber war ein cooles Spiel. War ein spaßiges Actionspiel. Ja. Wobei ich halt fand, dass das einfach nur Resident Evil 4 in Afrika und nicht in Spanien war. Oder ja, in wo auch immer 4 gespielt hat, wurde ja nie wirklich gesagt. Auch unmenschlich hell einfach Resident Evil 5 von der Atmosphäre her. Ja, die wollten das ja so, weil 4 auch wieder klassisch horrormäßig dunkel war und düster und was weiß ich. Die wollten 4 so hell machen, damit quasi dir die... die Sicherheit, die dir das Licht und die Helligkeit eigentlich bietet, genommen wird, damit du auch am helllichten Tage Angst kriegst. Aber es hat gar nicht funktioniert. Ich habe gar keinen Schiss bei Resident Evil 5 gehabt. Und es ist einfach nur stumpf gewesen. Und du hattest halt auch Munition ohne Ende. Ja. Du konntest einfach alles mit krassen Waffen abballern. Ja. Das war einfach, das ist auch... Nicht so wie Teil 1, wo du dir überlegt hast, schießt du jetzt nochmal? Ja, ganz genau. Bei Teil 1 musstest du so hart managen mit deinen Munitionen und du musstest so gut damit irgendwie wirtschaften mit deinen ganzen Items. Du hast dir mitunter konntest du dir den Speicher quasi zerstören, wenn du halt einfach zu viel geballert hast, weil du unmöglich irgendwie an einer Zombie-Masse vorbeikommen konntest. Ja. Außer du hast halt irgendwie was ziemlich mit dem Messer geskillt. Ne? Du kannst das Spiel ja auch einfach so durchspielen, ohne Munition. So ist es nicht. Also es ist kein Dealbreaker, kein ja, aber du kannst auch... Blocker. Ich weiß, was habe ich denn letztens... Irgendjemand hat ein Spiel mit einer Gitarrenmatte durchgespielt. Mm. Was war denn nochmal? Du meinst mit so einer Tanzmatte, ne? Mhm. Ja, ja, der hat... Stimmt. Weiß ich nicht, aber ich habe auch irgendwann mal früher immer vorgehabt, eigentlich Resident Evil mal mit einer Tanzmatte durchzuspielen. Weil ich hab, World of Warcraft hat einer auf Level 100 mit einer Tanzmatte gelevelt. Was? Da habe ich ein Video von gesehen, aber das war das nicht, was ich jetzt gerade meinte. Der hat irgendein Playsee-Spiel. Irgendwas oder Heftiges auch, glaube ich, so ein Schubler oder so. Das war mit ne? einem Gitarrencontroller, hat er irgendein. Ich meine. Ja, geht doch gar nicht, da kannst du dich nicht mal fortbewegen. Oder? Doch, bei den. Ich meine, bei der PlayStation 3 Gitarre von Guitar Hero war auch ein Ach, Stick. Ach, da ist auch ein Stick bei, damit du Sachen auswählen kannst. Ja. Stimmt, du hast recht. Bei dem allerersten Gitarrencontroller von Guitar Hero auf der PS2, da ist nichts drauf. Da sind nur die Knöpfe und der Strummer. Nee, bei der 3, da war auch so. Start und Pause und so, das war alles drauf. Ja. Damit kannst du das Spiel durchspielen. Oh, das stimmt. Ja. Hm. Challenge accepted. Ah, ne, ja. Ne, besser nicht, ey, genau. Auf keinen Fall. Mir hat schon die eine Runde hier mit deinem komischen PlayStation 2 Handcontroller da gereicht, wo wir Auto gefahren sind. Boah, der war auch richtig schlecht. Kennt ihr den? Das ist so ein Controller, den kann man sich so ums Handgelenk schnallen und so in den Handballen rein hast du halt irgendwie so die Quatsch, andere Controllerhälfte. Die eine Hälfte ist halt, wie gesagt, so um dein Handgelenk geschnallt und dann kannst du so hoch und runter mit der Hand. Aber das bringt überhaupt gar nichts. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass da eine Bewegungsmechanik drin wäre. Nur du hast halt auf all deinen Fingern hast halt irgendeinen Button drauf und der Daumen, der macht halt irgendwie R, L oben und also R1, R2, L2, L1, L2. Das sind viel zu viele Knöpfe für Voll den Daumen. Bescheuert. Der ist so unnütz, der Controller. Und du musst zum Lenken einfach ein Handgelenk nach rechts oder links bewegen. Ja. Das ist total unnatürlich und du kannst ja da gar nicht so weit nach links wie nach rechts. Das ist doch total doof. Nee, das ist vollkommen... Wer sich so ausgedacht hat. Wer hat sich das ausgedacht? Und wer hat gesagt von Sony, jo, bring das mal raus, die Leute, die werden das lieben, das die werden da alles Idee, mitspielen. Ja. Der Nintendo Glove, der kam ja auch schon so gut an. Lass uns der Power Glove, lass uns das auch mal machen. Ja, vor allen Dingen, der muss doch Testruns gemacht haben. Ne? So, irgendwie so, ja, probier mal hier dann das Spiel damit aus. Ja, ja, super, bring mal raus. Oder wie, oder was? Wer hat denn da nicht. Ja gesagt? Da muss da irgendjemand grünes Licht gegeben haben. Die waren doch besoffen bei Nintendo. Ich verstehe nicht. Wo müssen wir überhaupt hin hier? Weiß ich auch nicht. Wir driften völlig ab. Ja, total. Aber wir sind schon Level 3. Sehr gut. Nur noch 7 Level. Nur noch 7, ja, genau. Hier, Lea gibt uns eine Quest. Ja, gibt schon ein paar verrückte Controller, ne? Ja. Was ich auch immer noch mal haben wollte, war dieses DJ Hero. Den geilen DJ-Controller, Mischpult. Okay. Irgendwie finde ich das verrückt. Das gab es mal zwischenzeitlich irgendwie für 6 Euro hinterhergeworfen, weil keiner mehr haben wollte, ne? Ja. Genauso wie Skate und so gab es auch mal eine Weile für 10 Euro. Skate war ein richtig gutes Spiel. Echt? Ja. Auch mit diesem komischen Controller? Ach, du meinst Tony Hawk, der Tony Hawk-Teil? Ja, mit diesem Skateboard-Controller halt. Ich dachte, du meinst Skate, also den PlayStation-Spiel. Ach, ich dachte, das wäre das mit dem Controller. Nee, das war so ein Tony Hawk-Teil. Hm. Den habe ich mal auf der Gamescom getestet. Fürchterlich, ich auch. So ein hippes Mädchen hat mich da angeschaut, hey, wie geht's dir? Dann hab ich so, hä? Und dann hab ich so, ah, okay, Tony Hawk stand, denk ich mir, okay, lass mal spielen. Und dann bin ich so um die Ecke gegangen, dann hab ich erst gesagt, da musstest du dich wirklich, diese Schlange stand da, und diese ganzen Leute hier dazu, da musste ich mich wie so ein Depp auf diesen blöden Controller auf den Boden stellen und so tun, als wenn ich ein richtig cooler Skater wäre und bin dann so ein Demo-Level da runtergefahren. Funktioniert gar nicht, oder? Überhaupt nicht. Du musstest dann irgendwie, konntest du so hoch mit dem, also Skateboard so nach hinten kippen, dann ist der irgendwie gesprungen, dann musstest du runterfassen, da waren so Sensoren rechts, links, vorne und hinten. Wenn du den Sensor so berührt ist, dann hat er Tony Hawk hat irgendwie so drangepackt im Flug, aber weil du ja so runtergegangen hast, hast du den Bildschirm gar nicht gesehen. Du wusstest gar nicht, wo du bist, sagst du, oh, ah, ich muss landen, dann bist du da weg. Der hat es ja auch nicht verkauft. Nee, gar nicht. Irgendwo. Nee, eben. Ja, das war so in dieser... Das war so ein Craze wieder. Da gab es irgendwie zwischendurch mal war so ein Controller-Craze und jeder Entwickler dachte irgendwie, einen extra Controller für sein Spiel rausbringen zu müssen. Wir müssen durch das Portal hier. Was mit Guitar Hero halt angefangen hat. Boah, fürchterlich. Guitar Hero war halt fantastisch. Boah, wie boah, überleg mal, wie wir das im Proberaum gespielt haben die ganze Zeit, ey. Boah. Meine Güte. Und ich war... Am Ende war ich echt gut. Ey, hast du die noch hier? Nee, die habe ich irgendwann mal vertickt. Ich habe die noch da. Wir müssen die irgendwann noch mal spielen, ne? Für die Wii habe ich den und für die PlayStation 3 habe ich die Metallica-Edition. Na, ja, der war nicht so gut, der Teil. Ja, teilweise. Alles, was nicht mehr von Harmonix gemacht wurde. Ja. Nur die ersten beiden Teile waren von Harmonix und ich glaube, Rocksteady 80s war auch von Harmonix noch. Mhm. Und dann, dann wurde das nämlich abgegeben an Neversoft. Ja. Und die haben einfach nur den letzten Schrott da draus gemacht. Das war einfach nur fürchterlich. Ja, und Harmonix haben wir dann in Rockband gemacht. Und das war wieder gut. Aber danach war, also bei Rockband war es schon so weit, dass das total abgenudelt war. Ja, ja, das ist durch. War einfach, ja. Und jetzt kommt ja ein neuer Guitar Hero Teil raus, ne? Ehrlich? Die versuchen halt wieder zu, oder Rockband, oder beide. Also die versuchen auf jeden Fall ein Reboot gerade. Versuchen halt wieder aus dem Dreck zu ziehen. Boah. Du bist eingefroren, weil du im, du musst mal L1 drücken, du bist gleich tot, um einmal, ja genau, einen Heiltrank hast du da benutzt. I won't do that. Ja. Ja, ne, die kannst du, das ist, da kriegst du nur einer, das ist quasi ihr Skill von dem Captain. Wir haben so einen kleinen Story-Zwischenboss gerade. Und die Lea ist jetzt bei uns dabei, ne? Genau, die hilft uns quasi. Aus diesen Dingern kannst du am besten rausrollen, damit ja, du nicht einfrierst. Ja, hab ich probiert. Also hab ich geschafft sogar, ja. So, jetzt haben wir hier... Shortbow, das war für mich als... Genau, schnapp du dir den nochmal. Gathering Pants, Cloth Pants. Die könnte ich auch nehmen, weil du ja schon eine blaue Club hast. Ne? Ja, nimm mal mit. Ja. Und hier ist noch so ein Schlagstock, den brauche ich glaube ich nicht. Warte, obwohl, drei Pfeile. Oh, guck mal, 11,2 Damage. Boah, ich hab bisher gegenüber 3 ist aber die Härte. Kann man schon mal machen. Compare. 2-3 Kälteschaden gibt's dazu. Ah, das ist auch gut. Verwandelt 1,1% von meinem gemachten Schaden in Leben. Hm. Das ist gar nicht schlecht. Das heißt, auch da kriegst du halt permanent so ein bisschen Leben genau, dazu, wenn du Schaden machst. Richtig. Und das ist jetzt... bei dem Demon Hunter ist das so, du kannst Bögen nehmen, die sind dann zweihändig. Dann kann ich jetzt hier nichts mehr equippen, da ist quasi dann auch der Bogen in meiner Zweithand. Weil ich muss ja mit einer Hand festhalten, mit der anderen Hand die Sehne spannen, das ist ja logisch. Dann hast du aber noch Handarmbrüste. da könntest du quasi in jeder Hand eine Hand am Brust. Ah ja. Mhm. Ne? Das ist so der kleine Unterschied. Ich kann aber noch, wenn ich mit, also zwei Handarmbrüste oder ich kann einen Bogen und einen Köcher, kann man noch finden. Ah ja, okay. Der hat dann noch so ein paar Spezialsachen und so. Ja. Ja, und eine Hose, zwei. Ja, okay. So, dann müssen wir jetzt hinten, ist noch eine Truhe. Ja, wo waren wir jetzt gerade stehen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Weiß nicht mehr. Gute Frage, wo waren wir denn? Schon da irgendwie von Höchsten auf Stöckchen oder irgendwie sonst wo. Ja, Guitar Hero. Ja, stimmt. Ich habe gesagt, dass es einen Reboot gibt. Ja, genau. Es gab doch auch mal, wie hieß das denn? Das war eine richtige Gitarre, die konntest du, da konntest du irgendwann anschließen. Rocksmith. Rocksmith, genau. Ja, das habe ich tatsächlich noch hier. Echt? Aber das funktioniert nicht, ne? Habe ich mir schon von Anfang an gedacht. Das funktioniert überraschend gut. Echt? An sich. Also das Spiel merkt schon, wie du greifst und was du so anspielst und zupfst oder wie auch immer. Aber das Interface und das hat und überhaupt auch die ganze Menüstruktur, die ist so furchtbar unübersichtlich. Das ist so typisch Ubisoft. Und das sage ich nicht, weil ich da mal gearbeitet habe und nicht mehr gerne da arbeiten würde. Oder halt, ne, weil ich da ja. Weil ich keinen Bock mehr hatte. Sondern weil das einfach typisch Ubisoft vollkommen überladen an Informationen ist und überhaupt nicht übersichtlich. Das hätte man 20.000 Mal übersichtlicher gestalten können, das Menü von Rocksmith. Mhm. In Übungen und in Songs, die du lernen kannst und wie auch immer. Aber nee, man steigt da gar nicht durch und das ist halt echt mies. Mhm. An sich ist die Idee eigentlich gut. Denn theoretisch kannst du damit lernen, Gitarre zu spielen. Ehrlich? Ja. Also es bringt dir halt Akkorde bei und irgendwie zeigt dir auch irgendwie, hier, das ist der Double Stroke und das ist der Single Stroke und das ist irgendwie, ne, keine Ahnung, ein Akkord spielen, das ist ein Power-Akkord. Du kannst halt so Sachen einfach üben, ne? Also jetzt nicht die total komplizierten Sachen, aber kein Sweeping oder so, aber genau, die grundsätzlichen Geschichten, die kannst du halt schon irgendwie lernen damit. Und vor allen Dingen die Songs, die dabei sind, die lernst du dann am Ende halt auch, wenn du den höchsten Schwierigkeitsgrad hast, lernst du die komplett zu spielen. Ah, okay. Aber es ist trotzdem irgendwie, es ist einfach extrem hölzern. Hm. Also wahrscheinlich einfach nur was für Liebhaber, ne? Ja. Obwohl, wenn du Gitarre spielst, ist ja auch Quatsch. Warum solltest du das dann noch lernen? Brauchst du das, ne, auch nicht mehr spielen. Ja, genau. Außer du hast halt so richtig komplizierte Sachen, was eine Herausforderung ist, aber dann brauchst du kein Spiel. Dann guckst du die Parts einzeln an und holst dir die Noten oder die Tabs oder so. Ja. Das geht schneller, als irgendwie zu erraten, was das Spiel gerade von dir will und in welchem Moment du da was anspielen musst. Ja. Das sind, wie gesagt, einfach das HUD ist einfach sehr unübersichtlich. Das HUD. HUD. So, jetzt gehen wir in den erste Dungeon quasi. In die Cathedral. Apropos, weißt du, wo ich gerade dran denke? Hast du Bastion gespielt? Nicht lange. Okay, aber du hast mal reingeguckt. Ja. Also. Denn das ist ja auch so ein Dungeon-Crawler im Prinzip. Hier von, wie heißt nochmal die Firma? Die haben auch echt nochmal coole Sachen danach gemacht. Transistor und wie so ein Art Deko-Action-Rollenspiel. Ah, das habe ich, glaube ich, auch mal gesehen. Wunderschön, aber halt auch irgendwie relativ, also nicht sperrig, aber irgendwie... Boah, war mir irgendwie zu viel. Die wollten mit dem Spiel zu viel erreichen. Ja. War zu ambitioniert. Hm. Aber Bastion war cool. Der Sprecher, der war ja mal so derbe cool. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, irgendwie Samuel L. Jackson erzählt mir da gerade, was abgeht. Und das ist einfach nur total witzig gewesen. Geil, Boah, was ist das denn für ein dicker Plumpsack hier? Ja, jetzt kommen schon mal ein paar Gegner, die Gegnervielfalt ist halt auch eigentlich ganz total auf der Platz. Der Platz ist halt in den Türen, dann kommen nochmal so kleinere Gegner raus. Ja, wie Aale oder so. Ja, ja. War schon fies eigentlich, ne? Echt eklig. Stell dir mal vor, du bist voll aufgebläht mit Aalen. Also mit der Stadt Aalen. Ja, oh, dann ist das wäre nicht gut. Nee. Hier ist nix. No offense gegen alle Aalener. Ich habe Aalener Kollegen. Aalen, Aalen. Man kann ja auch echt viel kaputt machen in dem Spiel, ne? Ja, total, also gut. Nicht kaputt machen vom Spiel her, sondern einfach so Sachen, die rumstehen, zerstören. Und da sind dann manchmal auch ein bisschen Gold drin oder mal ein Item oder mal irgendwie, so. Ja, genau. Nicht nur Truhen aufmachen, genau, sondern auch irgendwie Fässer oder irgendwelche Kisten. Hier so ein Weapon Rack, da ist immer eine Waffe drin. Ja, sage ich, da war natürlich keine Waffe drin, ne? Ja, genau. Aber eigentlich ist in den meisten Fällen da eine Waffe drin. Macht doch Sinn, dafür sind die Dinger da, so ja. Ein Weapon Rack, ne? Warum ist denn da Gold? Wieso kommt da Gold raus aus dem Weapon Rack? Weiß ich auch nicht. Verstehe. Hat wohl jemand irgendwie sein Gold voll? Stell mal vor, irgendwie der komische Graf, der sich hier in dem Dungeon niedergelassen hat, Effa? Der hat irgendwie jetzt, der sucht jetzt sein Geld, hat aber seine Waffe in der Hand. Ja. Ne? Dabei will er sich irgendwie gerade die neue Blitz-Illu kaufen. Ne? Aber geht weil ich nicht. Mir letztens schon mal, habe ich auf irgendeiner Internet, ich glaube sogar auf 9gag oder so, da war wieder so ein Bild. Und da war auch, du spielst irgendein Spiel, tötest eine kleine Ratte und kriegst ein episches Schwert aus der Ratte. Wo hat die Ratte das her? Ja. Wo hat die das versteckt? Warum hat die mich mit dem Ding nicht angegriffen? Hast du Bard's Tale gespielt? Nee. Das war auch so ein, hier so Baldur's Gate Dark Alliance oder halt Diablo, so ein Klon, ne? So ein Action-Rollenspiel, Ding auf der PS2. Ja. Hat sich relativ schlecht verkauft, weil es zu creepy, zu freaky und nerdy war, sag ich mal. Mhm. Aber dadurch hat es halt irgendwie einen ziemlichen Kultstatus erreicht. Und zwar ist es halt eine Parodie auf diese ganzen Games. Ah, so, okay. Der Sprecher aus dem Off, der wird im Deutschen von Oliver Kalkofe gesprochen. Ach, gibt's ja nicht. Und da geht's halt auch dann um so Sachen wie, keine Ahnung, ganz am Anfang, du fängst halt an und irgendwie kommst dann da irgendwie in eine Taverne und kriegst deinen ersten Auftrag, so wie in jedem Action-Rollenspiel und überhaupt immer und so in dieser Art von Genre, ne? Ja, hier, ich habe eine Rattenplage im Keller, ne? Dann kommt der Sprecher und sagt, ja klar, die Rattenplage im Keller, habe ich auch nur schon 100 Mal gehört, ne? Also ständig so zynische Kommentare. Ah, sehr gut. Und da kommt nämlich auch dann so ein Moment, dann machst du halt irgendwie, besiegst du so einen Gegner, auch so eine Ratte oder so, und dann kommt da auch so ein dickes Schwert raus und wo kommt denn das jetzt her? Das hätte da unmöglich reinpassen können. Ja. So, ne? Wo hat die das denn versteckt, die Ratte? Ja, aber ist ja ehrlich so. Ne? Ja, ja, das ist natürlich totaler Blödsinn, Logo. Ja. Wenn ja. so ein Skelettgegner oder so, der eine Waffe hat, irgendwie, ja, auf dich einprügelt, ja okay, der stirbt, ja. Dann kannst du die aufheben, die Waffe, das macht ja Sinn. Aber, ja, klar, aber ist das Blödsinn. Macht ja auch ne? nur so weit Sinn, wie, warum sollte er jetzt einen Helm droppen? Ja, klar, der hat gar keinen Helm an. Warum? Der hat auch keinen Rucksack drin, an, wo der einen Helm drin haben könnte. Ja, ja, genau. Ja, ja, sicher, das ist halt dieses Zufallsgedropper, aber das kannst ja, du sonst kaum machen, ja. Nein, das funktioniert ja nicht. Wobei, wenn man da ein bisschen Arbeit reinsteckt, dann ginge das schon. Ja, dann kriegst klar. du halt Helme nur von Gegnern, die Helme tragen, ne? Und dann kannst du halt nicht irgendwie gegen Fledermäuse und Mumien kämpfen und Ratten, sondern dann muss jeder Gegner irgendwie so eine Art Charaktertyp sein, ne? Ja. Und dann kriegst du halt unterschiedliche Waffen von unterschiedlichen Charakteren, von Charaktergegnern. Ja gut, sozusagen. Klar, das ist möglich. Das ging ja eigentlich schon. Aber, ja, auch so eine Fledermaus, warum droppt eine Fledermaus Gold? Herr, hat er gegessen? Vielleicht. Vielleicht gedacht, wären kleine Babybells. Ja, eklig, oder? Mag ich sind davon, dass ich sowas eh nicht esse. Aber ja, aber das ist das ekligste Stück Käse, was ich kenne. Ja, das ist doch gar kein Käse. Das ja, ist doch bestimmt nur Chemie-Scheiße, ja. oder? Hey, Chemie ist wichtig, ja. Entschuldigung. Sozusagen, ja. Herr Jeschke arbeitet im Bereich, ja, des Chemikants. Ja. Was bist du überhaupt? Bist du Chemiker? Ich bin Chemikant. Chemikant. Ja, bis morgen. Mit ein bisschen Glück bin ich morgen Chemietechniker. Chemietechniker. Ja. Ja, aber, also wie gesagt, Babybel ist einfach auch nicht lecker. Hier waren wir gerade. Ne. Wenn er nicht lecker wäre, wäre es ja, aber. Oh, ich habe einen neuen Skill, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Oh, ich kann auf den Boden stampfen. Sehr gut. Ich glaube, damit kannst du die Gegner verlangsamen. Also, dass sie so desorientiert sind, glaube ich. Ja. Schockwelle quasi. Ja, ja, genau. Ja, Babybel. Aber das ist auch schon in so einem komischen roten Wachs ja, Verpackung, echt. Ey. Und da konntest du so einen Streifen einfach abziehen, ja, der so vorperforiert ja. war. Und dann konntest du diese Wachsverpackung ja. einfach so aufziehen. Das war so konstruiert. Das ja, ist so ja. eklig, ne? Wenn du die Wachsverpackung auch so ein paar Minuten in der Hand gehabt hast, ist auch so leicht geschmolzen und so eklig war, geworden, ja. ey. Ohne Flachs, ne? Ich meine, ich bin Veganer, ich esse keinen Käse und so, aber ich meine, früher, als ich Käse gegessen habe, Käse ist halt schon richtig lecker. Ja. Es gibt halt einfach derbe leckeren Käse, ohne Flachs. Und ich war halt mal irgendwie 2 Wochen in Paris und da haben wir halt irgendwie regelmäßig auch so richtig geile Käseplatten gekriegt, aber auch so mit so richtig exquisiten Kram. So, es war ja, einfach das ist unfassbar deliziös, ja. Und da kann man sich natürlich so einen Schrott überhaupt gar nicht mehr geben danach, ne? Aber da warst so du noch kein Veganer, ne? Nee, da war ich Vegetarier. Ja. Macht ja sonst keinen Sinn. Ne? Hätte ich ja, ja, gegessen, genau, deswegen, wäre ich plötzlich ja, ja, kein Veganer mehr gewesen. Ne? Ja, aber man weiß ja, wie manche so sind. Ja, ne? Ja, genau. Ja, ist gerade hip, nicht Veganer, aber oh, voll lecker, der Käse. Und dann, ja, dann machen wir eine Ausnahme. Oh, nur heute. Ja. Heute probiere ich ja immer. Gibt's ja, ne? Also, ich will jetzt auch keinen verurteilen. Mir ist halt ja, ich esse ja auch Fleisch. Ja, klar, ist ja auch, ne? Alles kein Ding. Nee. Auf jeden Fall konnte ich danach nicht mehr so abgepackten Käse, irgendwie konnte ich irgendwie nicht mehr essen. Da bin ja, ich halt dann echt hingegangen und hab gesagt, okay, wo kriege ich jetzt meinen guten Käse her? Für guten Käse musst du auch richtig in die Tasche greifen, ne? Ja, und das ist auch okay so. Ja, genau. Ne? Ich fände das auch okay, wenn du für gutes Fleisch richtig hart in die Tasche greifen musst. Fände ja, ich total super. Ich fände auch gut, wenn man für leckere Milch mehr als 20 Cent bezahlt. Ja, gut, klar. Die Milchdebatte, die ist ja gerade ganz aktuell. Ja. Ja, ganz genau. Die Bauern, die sind halt total am Arsch wegen dieser Geschichte. Die kriegen nicht mal mehr genug Geld, um das zu produzieren eigentlich. Das ist fürchterlich. Die können, für die ist es günstiger, das Zeug wegzukippen ja, und gar nicht erst herzustellen. Ne? Unglaublich. Das ist echt bescheuert. Also die, und deswegen ist die... Das ist ja das Problem, was ich auch damit habe. Es ist halt ja, einfach zu viel Masse. Genau wie die Masse an Games. Das ist auch ein großes Problem, was ich habe. Ne? Die Masse an Games, die ich niemals durchspielen kann, ja, weil ich gar nicht Zeit habe. Eigentlich schade. Ne? Da gibt es wahrscheinlich echt viele, auch bei mir im Regal gibt es wahrscheinlich viele Perlen, die ich noch nie gespielt habe. Aber die wahrscheinlich halt echt wert wären, zumindest mal angespielt zu werden. Ne? Ja, total. Deswegen hatten wir uns letztes Jahr im ja, Zockart Podcast in der Welle, die wir da überhaupt uns gegenseitig losgetreten haben quasi, vorgenommen, Games zu zocken, die wir immer mal spielen wollten, aber irgendwie nie so richtig auf dem Schirm hatten. Ja. Das hat sehr gut geklappt. Ja, wunderbar geklappt. Ich glaube, ich habe 3 Spiele in einem Jahr geschafft von der Liste. Ich hatte Metal Gear geschafft, Bayonetta, Shadow of the Colossus. Darf ich unbedingt mal spielen. Ist fantastisch. Dauert auch nicht so lange. Extrem episch. Und ich glaube, das war's. Ich habe Lufia durchgespielt. Was denn noch? Ja, Mordor's Schatten, ne? Ah ja, genau. Lufia. Luigi's Mansion. Ah ja. Der Gamecube war auch richtig gut, fand ich. Ja. Ich habe den zweiten Teil dafür im 3DS, aber den habe ich auch noch nicht durch. Nicht so 5-6 Stunden vielleicht drin. Dürfte eigentlich gar nicht mehr so lange sein. Aber ich glaube, sonst habe ich gar nichts durchgespielt. Ich wollte auf jeden Fall auch noch dieses The World Ends With You auf dem DS. Oh ja. JRPG. Ja, ziemlich abgefahren, glaube ich. Ja. Das ist ein Schild, das ist ja für dich. Ne? Schild nehme ich mal auf und ich glaube, Schuhe habe ich vorhin schon. Hier sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Ich habe, glaube ich. Das sind 2 verschiedene Paar verschiedene Schuhe. Ich hatte noch keine, sehr gut. Und Klamotten hier, soll ich mal aufheben? Ach so, ja, können wir mitnehmen. Ja. Ich glaube, ich hatte sogar noch gar nichts an, siehst du? Ich gucke einfach mal, weil ich aufgesehen habe. Ah, guck mal, du kannst dich schon verbessern mit den Äxten. Oder mit einem stumpfen Club. Cracked Simple Dagger, der sieht geil aus, macht aber wenig Schaden. Der Simple Dagger, der macht. Dagger ist am besten. Ja. Zack. Und eine neue Handschuhe hast du auch, aber ich glaube, die sind schon equipped. Jetzt könnte ich hier. Oh, 9 Armor ist natürlich nicht schlecht. Ja, und du kriegst mehr Angriff. Also, das skaliert auch mit Angriff, weil da wahrscheinlich Stärke drauf ist. Geh mal auf Compare. Plus Angriff, plus Second Chance, Block, Mount, Offhand. Chance to Block. Also, du kriegst auf jeden Fall mehr Angriffskraft dadurch. Ja, nehme ich mal. Nehme ich mal in der Hand. Ja. So, Schuhe. Also sind equipped, weil ich halt sonst keine habe. Genau. Ist, ja. Hose habe ich hier, ist schlechter, genau. Was ist das? Handschuhe. Equipped 4, equipped 7. Vergleiche mal kurz. Ja, Arme, das ist eindeutig also besser, nehme ich. Und hier habe ich meinen. Hast du jetzt angezogen? Ja. Ah, ja, ja. Genau. Und hier habe ich Klamotten, 2 Armor. Ja, okay. Gehen wir auf Skills oben, R1. Einmal drücken. Jetzt kannst du nämlich da bei dem R2-Skill, da hättest du jetzt quasi nächste Auswahlmöglichkeit. Rend. Wound nearby enemies and cause them to bleed for 5 seconds. Aber wenn ich das auswähle, was passiert denn dann? Dann hast du den quasi auf R2, wo du jetzt den Hammer hast. Ach bisher. So, okay. Das ist jetzt einfach nur eine Variation. Da kannst du jetzt, damit machst du Skills quasi deinen Charakter, wie du den spielen willst. Nachher mit verschiedenen Kombinationen aus den Angriffen. Verstehe, okay. Du hast nachher halt auch noch so Set-Gegenstände, die gewisse gewisse Fähigkeiten verstärken noch, und so spielst du Skills dann halt nach dem Equipment, was du hast im Endeffekt. Okay. Oder du sammelst halt das Equipment, wonach du spielen willst, wo du denkst, das ist am besten. Ja, klar. Oder wo du das dann am liebsten spielst. Man kann halt nachher bei dem Demon Hunter zum Beispiel, gibt es nachher Skillungen, die entweder dat, man hat Skills, wo du quasi Helfer kriegst, da gibt es dann Wölfe, Fledermäuse, die dir dann im Kampf helfen, dann gibt es halt eine Skillung, die das halt ein bisschen mehr hervorhebt. Ah, wie so ein Companion oder so. Genau, und du kriegst, oder du hast eine Skillung, du kriegst hier noch später Geschütztürme, die stellst du dann auf. Dann gibt es eine Skillung, wo du dann mehr davon aufstellen kannst, und dann spielst du halt eigentlich nur mit den Geschütztürmen und bist nur dazwischen und schießt noch ein bisschen dabei. Eigentlich macht die Geschütztürme dann meistens, okay. So kannst du dann halt skillen. Ja, wir können ja erstmal weiterzocken. Ne? So, wie lange haben wir denn schon am Podcast? Am Laufen? Auf dem Deckel? Ja, ist schon nicht wenig, glaube ich. Eine Stunde 20, ja. Wir haben ja auch ziemlich viel irgendwie über allerlei gequatscht, ne? Ist doch nicht schlimm, ne? Ich fände es halt interessant, jetzt theoretisch nochmal zu sagen, was gibt es halt noch für Spiele in dem Genre? Ja. Allerdings sind die halt, um die zu vergleichen, ich meine, das dauert ja auch mindestens so eine Stunde, bis man so im Spiel drin ist, ne? Du machst deinen Charakter, machst deine Quest, klar, kommst irgendwie erstmal, lernst irgendwie mit dem Skilltree klarzukommen und irgendwie zu sehen, wie kannst du dich überhaupt aufstufen. Wobei und da Diablo 3 ja relativ einsteigerfreundlich ist, das siehst du ja jetzt selber, also du bist ein bisschen rumgelaufen, jeder Skill kommt einzeln nach und nach, dir wird halt ein bisschen erklärt. Das ist ja jetzt nicht so wie bei Diablo 2, sag ich mal, wo du einen kompletten Skilltree hast, dann noch drei Untertrees und du dich direkt entscheiden musst, wie du skillen willst, wie du den Rest des Spiels spielen willst. Ja. Ja, du konntest ja zum Beispiel bei dem bei Diablo 2, wenn du einen Druiden gespielt hast, konntest ja entweder diese Tiergestalt, also Gestaltenwandler, oder du hattest ja dann dieses Elementarzauber-Ding, glaube ich, dabei. Und du musst dich ja von Anfang an entscheiden, ob du wirklich dann auf Gestaltenwandel gehst oder auf die anderen Sachen. Und wenn ich dann angefangen habe, keine Ahnung, was ist denn gut, weiß man ja nicht. Ja. Und da ist eigentlich dieses Skillsystem schon, sag ich mal, für den, der sich jetzt nicht so reinfuchsen will oder der nicht vorher in zig Foren irgendwie eine beste Skillung raussucht, hat schon ganz gut. Ja, das stimmt. Oder du hast halt wirklich so etwas simplifiziertere Versionen, wie beispielsweise Castle Crashers oder Bastion, wo du zwar neue Waffen kriegst und so weiter und irgendwie stärker wirst, aber so diese Skilltrees gar nicht so extrem ausbauen musst, beziehungsweise es gibt es dann gar nicht so sehr. Ja. Sondern du hast halt eher einfach irgendwie unterschiedliche Schauplätze, unterschiedliche, wie gesagt, Waffen, die du irgendwie aufsammelst, mit denen du, bei Castle Crashers ist es ja wirklich so, du hast irgendwie mehr Leben, weil du halt aufsteigst und ansonsten findest du andere Waffen. Ja. Peng, fertig. Und das mag unter Umständen für, gerade dafür, wenn man irgendwie das zwischendurch mal so ein bisschen aufgreift und einfach nur so ein bisschen nebenher zocken möchte, ist das, glaube ich, weitaus ansprechender, weil es irgendwie auch schneller geht, ne? Irgendwie da überhaupt weiterzukommen. Ne? Ja. Und wenn du dann natürlich sagst, okay, sowas ähnliches ist ja eigentlich auch Demon's Souls, Dark Souls etc., weil du ja auch irgendwie rumrennst und skillst. Im Großen und Ganzen, ja, eigentlich ist das schon ein bisschen ähnlich. Du läufst rum, skillst, hast eigentlich keine große Story. Ja. Da werden wahrscheinlich jetzt auch einige aufspringen, aber dem wird halt nicht viel Story erklärt. Nee, du hast halt keine stundenlangen Story-Sequenzen, genau, wie jetzt bei Metal Gear oder bei zum Beispiel Nier, was ich jetzt angesprochen hatte, oder Bioshock oder so. Du kannst die Waffen aufleveln, du kannst die Waffen umschmieden und so Sachen. Eigentlich ist er vom Prinzip her schon ähnlich. Mhm. Dann hast du noch Sacred aus Deutschland. Ja. Sacred 2 fand ich auch ganz gut, habe ich auch lange gespielt. Dann, wie hieß er denn nochmal? In der griechischen Mythologie spielt hat. Du meinst nicht God of War? Nein, nein, nein. Das ist auch so ein Diablo-Klon. Okay. Warte, ich guck mal eben. Wie hieß der denn nochmal? Den gab's für PC. Okay, nee, das sagt mir jetzt nichts. Ich wollte jetzt gerade To Human sagen, aber das ist nicht griechische Mythologie, glaube ich. Das ist mehr so diese nordische Mythologie. Soweit ich mich erinnere. Aber das fand ich fürchterlich und das ist halt auch eher so ein Hack'n'Slay einfach nur. Weil das ist ja auch die genau der Punkt, ne? Hack'n'Slay, Action-RPG, Sidescroll, Brawler, das sind ja alles irgendwie so die ähnlichen Konzepte. Manche sind ein bisschen weiter ausgebaut und manchmal ein bisschen weniger. Borderlands ist auch irgendwie wenig anderes. Ne? Du kommst halt irgendwo hin, legst ganz viele Gegner, lootest, stufst auf, kriegst neue Waffen. Ist halt nur im anderen Gewand. Ist halt gehst so woanders hin. Genau, sieht anders aus und hat, also, ne, hat ein anderes Genre sozusagen von der Optik her und von der Perspektive, aber an sich. Also die Spielmotivation ist eigentlich dieselbe. Du willst gute Waffen kriegen, du willst beste Rüstung, willst aufleveln. Genau. Du willst dann halt den Endgegner im besten Fall so schnell wie möglich killen. So, ich hab's gefunden, Titan Quest. Okay, hab ich mal von gehört. Ja, PC ist halt ein Diablo mit der griechischen Mythologie. Halt kein Fantasy-Setting, sondern halt Mythologie. Cool eigentlich. Ja. Kann man machen. Genau. Und was haben wir noch? Ja, Until Dawn für einen PC auf Steam erschienen. Ah ja, hast du ja gerade erst gespielt, letztes Jahr habe ich jetzt gerade durchgespielt gehabt. Ja, war halt auch, ich sag mal, grafisch so Diablo 3 Niveau. Und von dem Skilltree her Diablo 2 plus etliches, also das war riesig. Ja. Man konnte wirklich richtig viel skillen. Man hatte auch nicht so eine festgelegte Rolle wie bei Diablo 3, sondern du konntest dir aus zwei Rollen später was zusammenmixen und so. Aber das war schon sehr deep, sag ich mal, der Skilltree. Da konntest du wirklich viel machen. Aber hat auch Spaß gemacht. Also ich muss mal gerade in mein Spieleregal gucken, denn früher habe ich auf jeden Fall mehr diese Art Spiele gespielt. Wie gesagt, also es gibt halt für die PS2 diesen Baldur's Gate Ableger, Dark Alliance 1 und 2. Ja. Baldur's Gate selber gehört eigentlich auch dazu, ist halt nur auf dem PC, als die PC-Version viel umfangreicher. Ja. Aber Dark Alliance ist also die Light-Variante und ist im Prinzip ein Diablo 2-Klon. Da gab es zwei Teile, dann gab es noch Champions of Norrath, im Prinzip exakt das gleiche, hieß nur anders. Aber selbst die HUDs und die ganzen Interfaces waren ähnlich. Und dann gab es noch Bard's Tale, auch PS2. Ja. Also gerade diese Ära, da gab es einige Sachen. Von Fallout gab es ja auch eins, Brotherhood of Steel. Stimmt. Das ist eigentlich auch so ein Ding, so ein isometrisches Teil, wo du halt weniger Rollenspielelemente wie bei Fallout hast, aber mehr rumrennen und slashen. Stimmt. Da wollte ich eigentlich auch schon immer mal ein bisschen intensiver reingeguckt haben. Das ist eigentlich ganz cool. Dann gibt's noch für ein 3DS Heroes of Ruin. Das ist ja auch so ein Diablo-Klon, den fand ich auch ganz gut eigentlich. Schönes Hosentaschen-Diablo. Dann gibt's für iOS und Android und für die PS Vita dieses Dungeon Hunter Alliance. Das habe ich mir auch mal für eine schmale Marke auf der Vita geladen. Das ist auch so ein Diablo-Klon, aber auch relativ gut. Man merkt halt, dass das erst auf iOS erschienen ist und Android-Sachen. Aber das ist schon ganz in Ordnung. Ich mag es halt nicht, dieses Touch-Ding. Ne? Ja. Ja, es gibt manche Spiele, die halt wirklich gut damit funktionieren. Ja. Auch selbst Rollenspiele funktionieren relativ gut, wenn du halt irgendwie ein konkretes Kampfsystem hast. Ja, es gibt diese eine, ich weiß gar nicht, habe ich das noch drauf? Ich glaube, das habe ich nicht mehr auf dem Handy. Es gibt diese eine Zeichentrickserie. Adventure Time? Nee. Von Adventure Time habe ich auch alle iOS-Spiele, die sind super. Ja. Aber, wobei auch nicht alle. Aber, der hieß, das ist irgendwie so ein kleiner Bursche mit so einem Stern auf dem T-Shirt drauf. Kam bei Cartoon Network, glaube ich. War das Rollenspiel, was du mir geschickt hast? Ich glaube, das habe ich auch mal gespielt. Ja, ich hatte das geschickt, weil ich das nämlich vom Stil her relativ cool fand. Das war echt simpel umgesetzt. Aber das ist gar kein Dungeon Crawler in dem Sinne. Nee, überhaupt nicht. Das war eigentlich so ein ganz klassisches Adventure. Rollenspiel, meine ich. Habe ich auch nicht mehr drauf. Ja, okay. Ach, wie hieß denn das nochmal? Vielleicht kann uns irgendeiner der Hörer helfen. Das ist halt von so einer Zeichentrickserie, ein aktuelles Spiel. Der hieß er irgendwann Universe? Oder Star? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, weil ich die Serie auch nicht gesehen habe. Sonst wäre ich da jetzt wahrscheinlich schneller hinterher. Ja, nee, aber das ist richtig. Es gibt auf jeden Fall einiges in der Richtung. Und Diablo ist halt irgendwie doch immer wieder der Marktführer, der nicht vom Thron geschubst wird, ne? Aber es ist ja irgendwie das Komische bei Blizzard, ne? Die machen ja eigentlich nichts Neues. Und die erfinden ja auch nichts Neues. Jetzt auch mit Overwatch. Die haben halt Team Fortress 2. So ein Team-Shooter wie jeder andere, noch nicht mal mit bekannten Warcraft oder generell Blizzard-Charakteren, sondern einfach neu aus dem Boden gestampft, haben ein bisschen aufpoliert, vielleicht ein bisschen besser gemacht, aber die erfinden ja nie was Neues, ne? Ja, aber selbst haben Hearthstone, so, ne, war ja auch irgendwie so vom Gameplay auch nichts anderes als Magic, ja, genau. Magic am iPad. Wobei es ja aber auch Magic-Spiele fürs iPad gibt. Oder auch Magic-Spiele für die Playstation und so, die sind aber einfach warum auch immer, nicht so bekannt und nicht so erfolgreich. Ja, ich glaube einfach, dass die Blizzard-Community, die ist gigantisch aufgrund von Warcraft, von World of Warcraft, ja, glaube ich. Ich glaube, das hat den absoluten Rang in den obersten Entwickler-Klassen irgendwie beschert. Und die Community, die ist so dermaßen stark und die liebt die Firma so sehr, dass die... Ich meine, das muss ja auch, mal abgesehen davon, dass die mit World of Warcraft einen Dauerbrenner haben, der immer läuft, die Monster und womit die immer Geld machen. Ja. Und da, das rückt die halt in die Position zu sagen, okay, wir können uns so lange Zeit lassen für StarCraft 2, wie wir wollen. Und es hat wie viele Jahre gedauert? 12? Ja, ich glaube 12. Ich glaube ja, ne? Ja. Und Diablo 3 ja auch, ne? Diablo 2 kam raus, da war ich in der Schule, da war ich, glaube ich, irgendwie 16 oder 17. Jetzt kam Diablo 3 vor ein paar Jahren raus. Das müssten auch irgendwie mindestens 12, 13 Jahre gewesen sein, ne? Und das ist einfach Wahnsinn, dass die sich das leisten können, wenn man mal vergleicht, wie andere Firmen irgendwie ein Spiel raushauen, das erfolgreich ist, dann direkt im nächsten Jahr ein Nachfolger, dann vielleicht ein Spin-off oder ein Add-on oder so. Ja, das ist ja mehr so FIFA geworden, ne? Assassin's Creed 2014, Assassin's Creed 2015, kann man ja hinterschreiben. Call eigentlich. Of Duty ist ja genau. Call of Duty ist genau die gleiche Chose. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Battlefield. Und ich meine, die machen ja auch Knete damit. Das funktioniert ja auch und so weiter. Ne? Und ja, die Leute kaufen das und die sehen auch immer toll aus. Die spielen sich auch irgendwie gut, aber es ist halt immer das Gleiche. Null Innovation. Und da wären wir aber wieder beim Thema. Auch Diablo macht jetzt mit dem dritten Teil auch nichts eigentlich Neues, ja. Innovation auch eigentlich null. Ja. Sieht alles ein bisschen anders aus. Die Interfaces sind ein bisschen anders. Ja. Skilltree ist ein bisschen anders. Aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, die machen das ist vollkommen Neues. Revolutionär. Ja, genau. Aber irgendwie fahren die damit richtig mit dem Ding. Ich weiß auch nicht, die treffen halt immer ins Schwarze. Die nehmen sich ein Genre, was halt bekannt ist, wo auch irgendwie schon so genau die Sachen abgesteckt sind, die man dafür haben muss, setzen da ihre Blizzard-Marke drauf und verbessern das so an vielen kleinen Schrauben. Ich glaube, Blizzard ist so der weise alte Mann unter allen Spieleentwicklern, der erstmal alle vorschickt und alle machen lässt, und sich dann die Rosinen rauspickt und sagt, okay, jetzt habe ich euch die Recherche machen lassen, jetzt mache ich was mit diesen Ergebnissen. Ja. So, das, was bei den Spielen nicht funktioniert und was kritisiert wurde, lasse ich weg. Und das, was irgendwie gut ist, das nehme ich mit auf. Ich glaube, irgendwie so funktioniert das bei denen in der Oberetage. Halt, wie du schon sagst, die haben halt auch die Kohle. Überleg mal, wie lange die an diesem Project Titan gearbeitet haben, dieses Sci-Fi-MMO. Und das haben die irgendwie, glaube ich, nach 5 oder 6 Jahren haben die gesagt, wisst ihr was? Das ist nicht Blizzard, das ist scheiße. Und dann eingestampft und daraus ist ja dann jetzt so ein bisschen Overwatch entstanden. Ah, okay. Das waren wohl so einige Charaktere davon und so ein bisschen dieses Setting. Aber die haben einfach mal nach 6 Jahren Entwicklung gesagt, ach, leck mich am Arsch, das wird nichts. Wahnsinn, dass man sich das leisten drauf. Kann, ne? Ja. Weil das aber weil parallel WoW halt mit einfach 10 Geld Millionen Abonnenten... einspült ohne Ende, ja. Ist auch geil. Ich meine, nur so kann ein kreativer Prozess komplett reifen. Und nur so kannst du auch als Firma aus dem Fehler lernen und sagen, weißt du was, das ist nix. Ja, das fühlt sich nicht so an, wie unser Qualitätsstandard das eigentlich aber andere hätten vorsieht. Nach 6 Jahren gesagt, ey, das müssen wir rausbringen. Keine Ahnung wie, aber das müssen wir rausbringen. Ja. Wir haben jetzt 6 Jahre und so viele Millionen da reingesteckt. Lass uns das einfach irgendwie machen. Da gibt's bestimmt eine Handvoll Leute, die das trotzdem geil finden. Aber Blizzard ist nicht so. Oder zumindest jetzt nicht so. Ja, das stimmt. Wobei früher, ich könnte mich an kein schlechtes Blizzard-Spiel erinnern. Rock'n'Roll Racing war auch cool. Super geil, ja. Lost Vikings war super. Ja. Was haben die noch gemacht? Die haben ganz am Anfang haben die so ein paar Portierungen gemacht, ne? So ein bisschen Vertragsarbeit. Ja klar, irgendwann fängst du ja an. Silicon and Synapse. Stimmt, wollte gerade sagen, früher hießen die ja anders, ne? Ja, guck mal, die haben ja zum Beispiel auch dieses Warcraft Text Adventure, haben die auch ganz lange entwickelt. Dieses Point-and-Click Adventure ist auch nie rausgekommen. Echt? Ja. Ach. Die hatten Warcraft Point-and-Click Adventure. Kann ich mir auch kaum vorstellen. Ja, war wahrscheinlich auch nicht so geil. Dann wahrscheinlich gedacht, ey, geil, lass mal. Da war wahrscheinlich die Zeit so mit wo die Adventures Monkey Island und so was. Ne? Und dann hab ich so, ey, lass das auch machen. Das springen. Aber vielleicht hat das für die auf diese Blizzard-Formel einfach nicht gepasst. Ja, kann sein. Oder halt auch StarCraft Ghost. Ist ja auch nie rausgekommen. Ah, der 3D-Shooter, ne? Hatten wir vorhin genau, drüber gehört. Genau, der ging ja um halt so einen Shooter. Wahrscheinlich waren die einfach noch nicht so weit. Für Shooter. Ja, vielleicht und jetzt kommt das irgendwann sind sie mal, ne? Halt so weit. Ja, genau. Jetzt haben sie den Shooter rausgebracht. Also mit Overwatch jetzt mal, ne? Ja, das ist einfach so, ne? Das ist, irgendwie, irgendwann machen die richtig. Ja, Blizzard. Aber ich finde auch, da sind halt auch immer noch dieselben Leute, ne, in der Firma. Ja, da dieser kann ich Mike Mohane und so, die und der Metzen, die haben halt ja auch alles gegründet und die sind einfach immer noch da. Die sind halt, das ist ein stabiles Team. Ja, da ist hört man nicht, die Erfahrung, der geht raus, der geht weg, dann trennen die sich, dann sind die im Clinch oder so. Das ist ein stabiles Team schon seit, ja, wahrscheinlich 20, 25 Jahren. Ja. Und da weiß halt auch der eine, wenn der andere sagt, das ist scheiß, was er gemacht hat, dann hat das auch Wert. Ja. Ne? Ja, das mag sein. Ja, die, also ich meine, klar, die haben natürlich ein unglaubliches Fundament, auf dem die aufbauen. Ja. Und womit die arbeiten können. Klar, wenn du so viele Erfolgstitel, ja, also eigentlich nicht so viele, aber eine Handvoll hochkarätige, ja, Erfolgstitel rausgebracht hast, dann hast du da trotzdem deine Erfahrung mitgemacht. Klar. Und die haben halt immer auch einen sehr starken Community-Service. Ne? Hören da drauf, was die, was ja, die Community muss man, sagt. Das muss man wirklich sagen. Ja. Also und Diablo am Anfang für den PC war nicht, das war unspielbar. Ja. Du hast kein Item gefunden, dann hattest du ein Echtgeld-Auktionshaus, wo die wahrscheinlich gedacht haben, dann machen wir einen richtigen... Dann machen wir richtig Reibach mit. Ja. Das ist aber so schlecht angekommen. Und dann haben die aber auch irgendwann wahrscheinlich selber gemerkt, ey Leute, das ist nicht das, was wir haben wollten. Und haben es dann halt komplett geändert. Hat zwar gedauert, aber jetzt ist es spielbar. Und sogar sehr gut spielbar, finde ich. Mhm. Ja, das ist die Erfahrung, die das ausmacht, ne? Ach, guck mal, auch allein schon Warcraft 2, Warcraft 3, wie ausbalanciert die ganzen Sachen sind. Und überleg mal, was daraus entstanden ist. Dieses Dota... Gibt's ja, das war ja einfach eine Warcraft 3 Mod. Ah, okay, das war eine Warcraft 3 Mod. Ja. Ach. Warcraft 3 hat ja dieses Heldensystem mit dabei und ja, genau. Da gab's halt eine ganz große Modding-Community und dieses Dota ist daraus entstanden. Die haben dann eine Map gebaut, wo du nur Helden spielen konntest, die halt gegeneinander spielen und daraus ist dieses komplette Dota League of Legends und so, das ist daraus ja dann quasi, da ist ein eigenes, genau, Genre quasi entstanden. Ja, aus eben, Mod. Genau. Und überleg mal, wie gigantisch League of Legends geworden ist. Das ist unglaublich. Die haben ja auch ein Monster erschaffen. Ja, absolut. Da werden das ist schon faszinierend. Die haben letztes Jahr, wo die in Frankfurt in der Commerzbank Arena dieses League of Legends Turnier hatten. Kann sein, weil da waren irgendwie 30 oder 40.000 Leute in der Commerzbank Arena und haben zugeguckt, wie da League of Legends spielt. Meine Güte. Das nimmt schon echt Ausmaße an wie in Südkorea. Das ist krass, ne? Ja, aber das ist E-Sport ist halt inzwischen total angesagt, ne? Und ja, das wird immer mehr. Ich bin ja großer Fußballfan und Schalke hat jetzt ein E-Sport-Team. Echt? Ja, ist jetzt neu. Ach. Das ist ja verrückt. Ja, da ist wohl auch irgendein, also quasi als Manager of E-Sport, da wurde bei Schalke jemand eingestellt, der hat auch früher Fußball gespielt. Und der hat schon ganz früh auch irgendwie mit Videospielen immer zu tun gehabt. Der hat ganz früh gemerkt, dass sowas im Kommen sein wird. Und er hat dann auch Clans gegründet und so. Das ist schon, also die haben jetzt, ein, zwei Bundesliga-Clubs haben jetzt E-Sport-Teams. Wahnsinn. Naja, ich mein, gut, ne? Ich glaube, Wolfsburg hat noch einen Profi-FIFA-Spieler, der auch bei der Bundesliga davon FIFA mitspielt. Ja, wie gesagt, dann Schalke jetzt ein E-Sport-Team. Ich weiß aber aktuell nicht, was die spielen. Das ist schon verrückt. Also, es wird immer mehr. Krass. Ich meine, ist ja auch einfach so, du musst ja nicht viel zahlen oder du brauchst nicht viel Equipment für den. Du brauchst ja einen Rechner oder eine Playsee, sag ich schon, wenn der FIFA spielt. Und das war es ja eigentlich. Ja, ja, genau. Dann nimmst du ihn unter Vertrag, gibst du ein bisschen Geld, er trainiert und wenn die Leistung abgerufen ist, ist ja jetzt nicht so wie ein Profifußballspieler. Nee, genau. Der irgendwie fünfmal die Woche irgendwelche Medizinische, muss sich richtig ernähren. Ja. Das ist ja bei FIFA eigentlich egal. Ich meine, klar, die müssen sich auch vernünftig ernähren, müssen auch irgendwie Sport machen als Ausgleich. Ja, weil die wollen das wahrscheinlich auch als Image dann. Sein, ne? Ja, die wollen das als Image wahrscheinlich auch haben. Gucken, unser Spieler ist fit. Videospieler sind keine fetten Nerds, das sind nur ganz normale Typen und so. Aber im Endeffekt, du musst da ja keinen Fitnesstrainer einstellen, du musst keinen Ernährungsplan machen. Das Vor allen Dingen musst du nicht in der Weltgeschichte durch die Gegend fahren, nur um ein Turnier zu spielen. Ja, du spielst online. Obwohl auf der anderen Seite, ja, das stimmt gar nicht. Die Turniere, die sind ja schon on location, ne? Ja, eigentlich. Also in Südkorea zum Beispiel, ne? Ich weiß gar nicht, ob es gibt so eine virtuelle Bundesliga. Ich weiß nicht, ob die nicht auch online gespielt werden. Die werden wahrscheinlich, ja, denke ich auch. Ich kenne mich da zu wenig mit aus, weil mich diese ganzen kompetitiven Spiele halt nicht so wahnsinnig interessieren. Mhm. Ich mag einfach viel mehr halt storybasierte Spiele und so, diese, wie gesagt, diese kleinen kurzen Games, die man mal, oder so Retro-Sachen, so damit bin ich aufgewachsen. Ja. So diese ganze Online-Multiplayer-Geschichte, da das reißt mich irgendwie nicht. Deswegen, League of Legends, keine Ahnung, reizt mich auch überhaupt nicht, diese ganzen Sachen. FIFA spiele ich halt, weil ich Fußball gerne mag, spiele ich halt auch FIFA und dann spiele halt mit irgendwelchen Kollegen. Aber ja, so, ich habe auch Counter-Strike auch nie irgendwie so mich da so reingefuchst, dass ich irgendwie sagen könnte, ich weiß genau, wo ich lang muss, ich weiß, wann ich schießen muss. Das hat mir auch nie so Spaß gemacht. Warcraft 2 habe ich im Netzwerk vielleicht mal, aber auch so nie online, oder Warcraft 3, weil da waren eh nur so Cracks, hast du eh immer verloren. Ja, absolut. Gerade auch, oder StarCraft, noch schlimmer. Ja, StarCraft ist ja, dann hast du da gegen die Asiaten gespielt und warst innerhalb von 3 Minuten platt. Ja, genau. Da hast du irgendwie... weiß nicht, gerade mal nicht mal so die Gasvorkommnisse gefunden, die du brauchst. Ich hatte meine erste Kaserne gebaut, der erste Marine kam raus, da kam der auf einmal mit 100 Leuten nach. Ja, so. Genau, das ist unmenschlich. Ja, ich war immer so der gemütliche Bauer. Ich wollte eine schöne Base nachher haben, die musste auch ordentlich aussehen und so. Deswegen wäre eigentlich Siedler immer mehr was für mich gewesen. Ja, trotzdem konnte ich da gar nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Oder Civilization und so. Ja, das war auch nie gar nicht mein Ding. Aber Siedler 7, da habe ich ja tatsächlich selber dran mitgearbeitet auch, muss ich ja sagen, das hat gerade vom Online-Multiplayer her echt einen großen Spaß gebracht, mit den Siegpunkten, die ja so ein bisschen so an Siedler von Katan angelegt sind, ganz genau. Und wer hat die längste Straße, ne? Wer hat die meisten Wegpunkte und so weiter. Und da haben manche von unseren Multiplayer-Schlachten, die wir irgendwie im Test quasi, in unserem Testteam halt gefochten haben, die haben Stunden gedauert, und waren halt gerade gegen Ende extrem spannend, weil da wirklich innerhalb von Minuten die Siegpunkte irgendwie hin und her gegangen sind. Du hast gedacht, geil, das kann ich gar nicht mehr verlieren. Ja. Ich bin ganz vorne. Und dann hat der eine einen Siegpunkt von dir geklaut, der andere hat einen anderen Siegpunkt von dir geklaut. Zack, waren beide über dir. Ja. Und schon standst du da und hast gedacht, scheiße, das kann ich nicht mehr aufholen. Das war schon ziemlich clever. Muss ich den Jungs ja lassen. Jungs und Mädels von Bereich. War das PC-exklusiv? Ja, ja. Siedler 7, das ist nur für PC. Ja, wir sind absolut abgedriftet schon wieder, ne? Ja, geht aber. Ich finde irgendwie, wir haben jetzt irgendwie einen ziemlichen Querschlag über die etwas... Also wir haben jetzt irgendwie ziemlich viele so Genre-Spin-Offs und so Side-Projects, die so ein bisschen so damit zusammenhängen, was Diablo, sag ich mal, ausmacht. Der Kern angesprochen, ne? So ein paar Indie-Sachen wie Castle Crashers und Bastion oder halt die anderen Sachen wie Warcraft und... Das ist ja alles irgendwie relativ ähnlich mit diesen Leveln und Kämpfen und so. Und deswegen finde ich ganz spannend, dass wir da mal drüber geredet haben. Ist mal eine interessante Geschichte. Ich finde auch so, also Sachen, wo man leveln kann und wo man sich ständig verbessern kann, machen für mich auch so den Reiz bei so einem Spiel aus. Mhm. Ja, ich weiß, du brauchst Leveln, ne? Brauche ich nämlich nicht unbedingt, das stört mich gar nicht. Obwohl das natürlich auch Spaß macht, neue Waffen finden, stärker werden, klar ist das cool. Das ist ja, ich mag echt gerne Final Fantasy, ne? Aber ich mag das nicht, dass ich keine neuen, also man kriegt ja schon neue Waffen, aber ich sehe nicht. Ich will nach 100 Stunden sehen, dass mein Charakter halt so ultra fett aussieht. Ja. Da muss der geilste Motherfucker in dem Spiel sein. Overlord sein, ja klar, natürlich. Und bei Final Fantasy sehe ich in der ersten Minute schon so aus, wie ich auch beim Endboss aussehe. Ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist irgendwie so dann, mir fehlt da nicht die Motivation, weil ich Final Fantasy halt von der Story her, das ist zwar so absurd, aber ich finde immer gut, aber das wäre noch so ein Ding. Deswegen gefiel mir vielleicht 13, dieses Lightning Returns. Da gab es ja so verschiedene Outfits, die man immer wechseln konnte. Und das gefiel mir eigentlich ganz gut. Hm. Ja, das ist dann ein Faktor, der dich halt gerade anspricht in dem Moment, ne? Ich will fette Rüstung am Ende haben. Ich finde das auch immer geil, wenn du eine neue Waffe kriegst und dann sieht die im Menü, sieht die voll geil aus und dein Charakter hat einfach trotzdem ein Schwert in der Hand. Ja, genau. Du hast aber gerade die übelste sensenförmige Axt oder so in der Hand. Ja. Bei Symphony of the Night zum Beispiel fand ich das geil, dass du immer gesehen hast, was du angehand hast. Genau, bei Castlevania, Symphony of the Night. Bei den 3DS, ach, bei den DS-Teilen. Bei den DS-Teilen, ja. Dawn of Sorrow und Ecclesia und irgendwas of Ruins. Heroes of Ruins, Portrait of Ruins. Portrait of Ruins, stimmt. Ja, richtig, da ist nämlich gerade, weiß nicht, ich glaube, gerade bei Dawn of Sorrow hast du am Ende vom Tod, von Death, hast du die Sense gekriegt. Ja, genau. Und da musstest du halt extrem weit mit ausholen. Ja. Hattest aber halt auch einen Radius, der richtig groß war. Genau, und du hast halt mehrere Gegner auf einmal erwischt und halt mega Schaden gemacht. Und das sah einfach fett aus, diese riesige Sense zu schwingen. Und das war halt cool. Ja, ich weiß genau, was du meinst, das ist cool. Aber da bin ich wieder, das ist wieder mein Ding. Castlevania ist irgendwie so ein bisschen knackiger, kürzer, hat eigentlich das gleiche Konzept. Du wirst stärker, du levelst ein bisschen, du kriegst neue Waffen, kriegst neue Gegenstände. Du lootest halt auch und so weiter und du musst auch ein bisschen grinden. Ja. Aber trotzdem hast du im Endeffekt irgendwie ein etwas knackigeres, oldschooligeres Gameplay. Deswegen mag ich Castlevania oder Metroid oder so, ne? Halt so ein bisschen lieber als diese Dungeon Crawler, die so ein bisschen umfangreicher sind, ne? Ja, schön. Haben wir doch eigentlich einen runden Umschlag gemacht jetzt hier. Finde ich eigentlich eine ganz nette Folge geworden. Ich hätte demnächst auf jeden Fall mal Lust, über einen DS zu quatschen, ne? Auch eine gute, also den normalen DS. Ja. Ja, da gibt es echt ein paar richtige Perlen. Richtig, richtig gute Spiele. Und ich habe den auch wahnsinnig geliebt, DS. Bis zum Ende seines Lebenszeitraums quasi, ne? Genau. Ja. Ja, gerne. Da hätte ich richtig Lust drauf. Obwohl, eigentlich hatten wir auch ja seit letztem schon mal vor, einen Gameboy-Podcast zu machen mit unseren Lieblings-Gameboy-Spielen. Aber vielleicht machen wir da einen Zweiteiler draus und machen wir so ein Handheld-Ding draus. Ein Nintendo-Handheld-Ding. Ja, Jetzt muss ich ganz doll pipi und wir hören jetzt auf. Ja, wir hören jetzt auf. Geil. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Hat Spaß gemacht heute. Ja. Ich hoffe, wir machen das öfters jetzt. Ja, auf jeden Fall. Gut, zock on. Zock hart.